In der Nacht vom 1. auf den 2. November 1944, kurz nach Mitternacht, verübte eine kleine Gruppe von Deutschen einen sozusagen privaten Überfall auf die Nieuwe Hollandse Bank, in der sich die Tresorfächer mehrerer Amsterdamer Diamantenhändler befanden. Die Eindringlinge erschossen den Nachtwächter, bahnten sich den Weg zum Tresorraum und trugen den Inhalt von 10 Fächern, insgesamt Steine im Wert von etwa 250.000 Pfund, in einer Kassette weg. Von den Tätern wurde nie eine Spur gefunden, ihre Identität nie festgestellt. Tja, soweit der Bericht der Alliierten Kommission. Aber es fand sich noch mehr über die Sache. Slüter hatte in den letzten Jahren anscheinend auf eigene Faust Nachforschungen betrieben, und zwar zu persönlichen Zwecken, mit Sicherheit. Meine Erregung wuchs beim Weiterlesen. Einige Stunden nach dem Überfall wurde ein deutsches Motorboot, welches das Haring Fleet hinabfuhr, im Schutz der Dunkelheit von holländischen Widerstandskämpfern beschossen. Das Boot sank. Von der Besatzung dürfte niemand überlebt haben, außer einem Oberleutnant zur See, Walter Maserling, der schwer verwundet entkam. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Oberleutnant Maserling den Banküberfall befehligt und das Beutegut auf dem Boot mit sich geführt hatte. Ich habe mir Informationen über Maserlings weiteren Verbleib bis zu seinem Tod verschafft und hege nicht den geringsten Zweifel, dass das gestohlene Gut mit dem Boot versank und noch heute irgendwo in dem Haring Fleet genannten Abschnitt der Maas auf Grund liegt. Edelsteine im Wert von 250.000 Pfund. Eine Viertelmillion Pfund, die nur auf einen Mann mit Mut und Nerven wartete. Ich öffnete den braunen Umschlag. Er enthielt eine offizielle britische Seekarte, Nummer 192, Maas und östliche Schelde. Die Gegend kannte ich gut. An einer Ecke der Karte war ein etwa 15 mal 15 cm großes Stück Pauspapier angeheftet, das drei kleine Kreuze enthielt. Unter dem mittleren Kreuz standen die Worte Sevenfliechen. Etwas links davon war ein gepunkteter Kreis eingezeichnet. Einfache Sache, dachte ich. Alles, was dieser Mann zu tun hätte, wäre, einen Punkt am Haringfleet zu finden, der sich Sevenfliechen gleich sieben Fliegen nennt, und diesen Punkt auf die Karte Nummer 192 einzutragen. Der Rest würde sich aus dem Postpapierquadrat ergeben. Dessen Einzeichnung sieben Fliegen und die der Karte in Deckung gebracht, musste die Stelle zeigen, wo eine Viertelmillion auf Grund lag. Nein, dachte ich, das kann ich nicht machen. Das Zeug gehört der Bank. Schmuggeln ist eine Sache, dies aber wäre was anderes. Was wäre viel ernster. Oder? Versicherungen und Kriegsschädenkommission hatten die Depotbesitzer längst entschädigt. Und hier, greifbar nahe, lag ein Vermögen, das Jimmy und mir ein sorgenfreies Leben sichern würde. Die Sache war nicht ohne Risiko, aber Risiken war ich gewöhnt. Man muss zusehen, wo man bleibt. Jawohl, also ran an den Speck. Ich steckte die Karte in meine Kartentasche und vernichtete die beiden ersten Schriftstücke aus dem Hefter. Nun deutete nichts mehr auf den Verbleib der Steine hin. Ich verschloss die Aktentasche, hängte Slüter den Schlüssel wieder um und verstaute das Pauspapier in dem blinden Boden eines der Wassertanks der Arletta neben einer alten deutschen 08 und einer Schachtel Munition. Dann ging ich wieder auf Deck. Den Morgen über war es dunstig, aber gegen Mittag konnte ich schon da und dort die Dünen der Insel Walcheren ausmachen. Und als ich die Flussmündung erreichte, um Vera anzusteuern, hob sich der Nebel. Ich hatte bereits den Motor in Gang gesetzt und fast den Hafen erreicht, als ich recht voraus ein kleines Ruderboot rasch auf mich zukommen sah. Ich drosselte die Fahrt. Das Ruderboot kam linksseits. Zwei Hände ergriffen die Railingleiste der Arletta. Ein frisches Gesicht sah zu mir auf und eine sympathische Stimme sagte auf Holländisch: Hallo, sprechen Sie Holländisch? Hallo. Ja, das tue ich. Vorsicht da mit dem Lack. Keine Angst, es kriegt keinen Kratzer, Ihr wunderschönes Boot. Sie stand in ihrem Kahn und hielt ihn mit ausgestrecktem Arm in Distanz. Ihr dunkles, kurzgeschnittenes Haar war über der Stirn zerzaust. Sie trug einen losen, grauen, ölbefleckten Pullover. Kommen Sie mal lieber an Bord, dann brauchen Sie nicht gegen den Strom zurückzurudern. Werfen Sie mir die Leine rauf. Danke. Ja, ja. So. Danke. Hatten Sie eine gute Überfahrt? Ja, so. Wo ist meine Schlüter? Unten? Moment mal. Ja? Woher wissen Sie, dass ich Slitter an Bord habe? Haben Sie aber doch, oder? Das ist doch die Aletta aus England. Hm. Sind Sie gekommen, um Slitter in Empfang zu nehmen? Natürlich. Er hat doch telegrafiert, dass er kommt. Warum sind Sie so überrascht? Er ist an Bord. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Das ist ziemlich wichtig. Bitte? Ist Slitter ein Verwandter von Ihnen? Nein, ich bin Konstanta Straatsma. Ich kenne Slitter. Aber nur geschäftlich. Wieso? Ist was nicht in Ordnung? Ja, es ist etwas nicht in Ordnung. Also gehen Sie lieber nicht runter. Aber ich möchte ihn sprechen. Das ist leider unmöglich. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen beibringen soll. Sie wissen nicht, wie Sie es mir beibringen sollen? Ja, Sie müssen verstehen. Slitter ist tot. Was? Während der Überfahrt gestorben. Das kann doch nicht sein. Aber es ist so. Könnten Sie das Ruder nehmen und uns in die Schleuse einbringen? Dann takel ich schon mal ab. Okay. Na, geht's? Ja, ich komm schon hin. Am anderen Tag, als ich per Bus nach Middelburg fuhr, ließ ich noch einmal alle Ereignisse des gestrigen Tages an mir vorüberziehen. Das Mädchen Konstanta konnte umgehen mit einem Boot, so viel stand fest. Und sie hatte sich mehr als nützlich erwiesen bei den Zollbeamten und dem aus Middelburg geholten Polizeiarzt. Aber noch ehe Slitter von Bord geschafft wurde, war sie schon verschwunden. Bis der Wachtmeister von Fähre meine Aussagen zu Papier gebracht hatte, war es später Abend. Als ich zum Boot zurückkam, wartete dort der Schleusenmeister auf mich mit der Nachricht, dass die Polizeihauptstelle in Middelburg mich morgen gern sehen würde. Nun, auf besagter Polizeihauptstelle wurde ich in einen Raum geführt, der nach Möbelpolitur und gewachstem Leder roch. Ich ließ mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen. »Du musst weitermachen«, sagte ich mir. »Diese Chance ist einmalig. Wenn dir schon Schmuggel nichts ausmacht, warum nicht auch dies versuchen?« Nach einiger Zeit wurde ich in ein anderes Zimmer gebeten und von einem großen, schweren Mann begrüßt, der eher nach einem Bauern aussah als nach einem Polizisten. Vor sich auf dem Schreibtisch hatte er Slüters Tasche und einige Papiere liegen. Ich hoffe, es hat Ihnen keine zu großen Umstände gemacht, uns aufzusuchen, Mr. First. Oh, durchaus nicht. Ich heiße Molinar, Hermann Molinar, und bin von der Kriminalpolizei Rotterdam. Müller Slüter war aus Rotterdam und da schien es den Kollegen hier ratsam, uns zuzuziehen. Tja, ich habe gelesen, was Sie gestern in Fähre zu Protokoll gegeben haben, aber ich hoffe, dass Sie uns noch etwas weiterhelfen können. Gern, soweit es in meinen Kräften steht. Schön. Also, Mr. Furs, wie kam es dazu, dass sich Mönner Slöter Ihr Boot gemietet hat? Er hatte eine Anzeige von mir in der Times gelesen. Und wollte, wie ich hier sehe, ursprünglich eine Fahrt in englischen Gewässern unternehmen. Ja, aber er hatte sich anders überlegt. Fanden Sie das nicht merkwürdig? Sicher, aber er bot mir an, extra dafür zu bezahlen, und da bin ich drauf eingegangen. Ohne nach Gründen zu fragen? Da zahlte mir zusätzlich 50 Pfund. Sehen Sie, hier ist der Scheck. Ich bin auf den Verdienst angewiesen, Herr Molinar. Glauben Sie, dass der Scheck eingelöst wird? Lassen Sie ihn hier. Ich werde dafür sorgen, dass der Nachlassverwalter ihn erhält. Danke. Es kann einige Zeit dauern, aber Sie werden Ihr Geld bekommen. Mr. First, Sie haben sich also gewundert über Herrn Slöters Sinnesänderung. War das alles? Wie meinen Sie das? Nun, wenn mir etwas merkwürdig erscheint, dann lege ich mir, Theorien zurecht. Versuche, eine Antwort zu finden. Ach so, Sie meinen, ob ich mich gefragt habe, warum auf so eine ungewöhnliche Weise nach Holland verfrachtet werden wollte? Ja, genau das. Ich hatte das vage Gefühl, dass ihm plötzlich sehr daran lag, aus England wegzukommen. Mhm. Weiter, Mr. First. Was brachte Sie darauf? Ich weiß nicht. Nichts Bestimmtes. Sein ganzes Benehmen, die Art, wie er sprach. Er kam mir vor wie ein Mensch, der vor irgendwas Angst hat, aber das aber nicht zeigen will. Sehen Sie, Mr. First, darum geht es. Wenn man keine Tatsachen kennt, ist es wichtig, Eindrücke, Intuitionen zu haben. Sie verstehen, was ich meine. Vielleicht könnte ich Ihnen noch nützlicher sein, Herr Molinar, wenn Sie offen mit mir reden. Sie sind ein heller Kopf, Mr. First. Das gefällt mir. Was hat es Lüther zu verbergen? Nicht so viel ich weiß, Mr. Furse. Er betrieb eine kleine Seeversicherungsagentur in Rotterdam. Er war geschäftlich nach England gefahren. Tja, warum hätte er nicht auf Ihrem Boot zurückkehren sollen, wenn ihm danach zumute war? Zigarette? Nein? Nein, danke. Aber ich will Ihnen sagen, Ihr Eindruck war richtig. Slater hatte Angst vor irgendjemand. Ja, das spürte man. Sie verstehen immer noch nicht? Nein. Schade. Das bedeutet, dass Sie mir doch nicht viel weiterhelfen können. Sehen Sie, Slater wurde ermordet. Ermordet? Ja. Na, wir waren doch nur zu zweit an Bord. Mir scheint, Sie sind ehrlich überrascht. Da haben Sie verdammt recht. Ich kann es auch nicht glauben. Es ist aber so. Dazu muss man wissen, dass Slater zuckerkrank war. Ach so? Ja, er brauchte jeden Tag eine bestimmte Menge Insulin. Das war lebenswichtig für ihn. Und soll das heißen, dass ihm jemand die Zufuhr abgeschnitten hat? Aber hätte er mich zu dieser Fahrt überredet, wenn er nicht entsprechend versorgt gewesen wäre? Versorgt war er ja. Er hatte Vorrat genug, mehr als genug sogar. Das war ja der Haken, er starb an einer Überdosis. Ach so. Ja, wir haben mit seinem Arzt in Rotterdam gesprochen. Offenbar nahm Slater sein Medikament normalerweise in Tablettenform ein. Nur für Notfälle hatte er eine Spritze bei sich. Die verordneten Kapseln enthielten 10 Einheiten Insulin je Zentigramm. Die er bei sich führte, nach Feststellung unseres Labors, 100. Das heißt also, falls er sich nicht einen besonders unangenehmen Weg ausgesucht hat, Selbstmord zu begehen, muss sie ihm jemand untergeschoben haben. Mhm. Tja, und wer immer das war, muss eine ganze Menge von Medizin gewusst haben. Und von Slater. Ja. Tja, eine sehr trübe Geschichte, Mr. Furse. Und unerfreulich für Sie, hineinverwickelt zu sein. Zu dumm, naja. Ja. Wir wollen wenigstens versuchen, Ihnen möglichst wenig Scherereien zu machen. Sie kennen Holland? Naja, vom Krieg her, ja. Und ich war auch danach einige Male hier. Na, dann werden Sie sich nicht allzu verloren vorkommen, wenn ich Sie bitte, so lange im Lande zu bleiben, bis die Sache aufgeklärt ist. Ein paar Tage. Muss ich die ganze Zeit in Werder bleiben? Nein, Sie können sich frei bewegen, wir finden Sie schon. Wenn wir Sie noch mal brauchen. Ach, sagen Sie, haben Sie Slöters Gepäck durchsucht? Ich habe die Sachen verstaut, die rumlagen. Aha. Und als er an Bord kam, hatte er nur den Koffer und die Aktentasche bei sich. Ich habe sonst nichts gesehen. Die Aktentasche haben Sie nicht geöffnet, als Sie seine Sachen einpackten. Mein Herr Molinar, was hätten Sie denn gemacht? Ein Mann kommt für eine Kreuzfahrt an Bord, zahlt extra Geld, um nach Holland gebracht zu werden, und stirbt Ihnen unter den Händen. Ich bin nicht sicher, was ich tun würde, wenn sich die gleiche Gelegenheit heute noch einmal bietet. Die Versuchung wäre noch groß, für wen nicht. Aber ob ich wirklich was tun würde, richtig einsteigen würde, das weiß ich nicht. Damals war alles ganz anders. Ich war anders. 15 Jahre jünger zum Beispiel. Ich hatte einen 14-jährigen Sohn auf einer teuren Schule und Briefe von meiner Bank machte ich lieber erst auf, wenn ich sicher auf See war. Der Krieg hatte viele aus der Bahn geschmissen, aber ich blieb länger aufgeschmissen, glaube ich, als die meisten. 1954, als die Geschichte anfing, hatte ich meinen Sohn Jimmy und mein Boot. Das war so ziemlich alles. Das Boot hielt uns beide sozusagen über Wasser und mich im Gleichgewicht, ja, einigermaßen. Ich machte Charterfahrten ab Felixstowe, Tagesausflüge, Küstentouren, dazwischen auch mal eine Ladung zum Festland. Das meiste war völlig legal, aber da es zu der Zeit noch manches in England nicht gab, was auf dem Kontinent zu haben war, sorgte ich dann und wann für einen kleinen, Ausgleich. Ich weiß nicht, ob Sie mir folgen können. Ich weiß immer gern, woran ich bin. Natürlich habe ich mich in seinem Koffer ein bisschen genauer umgesehen. Ich hätte auch die Aktentasche gern aufgemacht. Ich habe nur keinen Schlüssel gefunden. Danke für Ihre Aufrichtigkeit, Mr. Furse. Naja, ich hätte an Ihrer Stelle wohl dasselbe gemacht. Wo war denn der Schlüssel? Er trug ihn an einer Kordel um den Hals, Mr. Furse. Und darauf bin ich nicht gekommen. Sagen Sie, ein Fräulein Stratzma kam mir vor, wäre entgegengefahren. Sie sagte, Slüter hätte sie telegrafisch von seiner Ankunft verständigt. Wissen Sie was davon? Oh ja, natürlich, wir kennen Sie. Milieu Frau Stratzma ist die Inhaberin eines kleinen Schleppdienstunternehmens, der Stratzma Schleppdienstkompanie. Mhm. Sluiter hat sich in England für Sie nach Maschinenersatzteilen umgesehen. Schön. Und Sie können Ihnen auch nicht weiterhelfen? Nein. Nein, leider nicht. Aber jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Guten Tag, Mr. Furs, ja, und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Leider haben Ihrer Majestät Zoll- und Akziseeinnehmer für diese Art Menschenfreundlichkeit wenig übrig. Sie konnten mir zwar nie etwas nachweisen, aber Sie trauten mir auch nicht so recht. Jedes Mal, wenn ich im Hafen lag, erschienen Sie in, wie Sie glaubten, unerwarteten Momenten. Sie waren immer höflich, manchmal sogar gefällig. Sie wollten sich nur an Erinnerung bringen. Eines Morgens, als ich an Deck saß, steuerte wieder einer der Gentlemen um den Dockschuppen herum auf meinen Liegeplatz zu. Er trug einen senffarbenen Umschlag in der Hand. Mit ihm hatte ich noch nicht das Vergnügen gehabt, also überließ ich ihm das erste Wort. Mr. Edward Furs? Ja? Darf ich mal? Kommen Sie doch an Bord. Danke. Moin. Moin. Und was kann ich für Sie tun? Edward Furs, Yacht Aletta, Hafenhotel Felix Doydocks, ne? Richtig. Ein Telegramm für Sie. Aha. Ja, Sie haben mich im Hotel gefragt, ob ich es mitnehmen würde. Ich habe mir da so ein klein genehmigt. Danke. Sehr freundlich von Ihnen. Ja. Nichts Unangenehmes habe ich. Ich auch. Oh nein. Ein Charterkunde möchte einen Tag früher starten. Ja. Nach drüben? Nein, diesmal nicht. Und wohin geht die Fahrt? Wahrscheinlich nur ein bisschen von Bucht zu Bucht. Vielleicht Bordsee für die Nacht. Seine Sache erzahlt. Mhm. Stammkunde? Nein. Ich habe ihn noch nie zu Gesicht bekommen. Ein gewisser Sluiter. Das klingt so holländisch, ne? Wirklich. Tja. Na ja, da muss ich mal wieder gehen. Ja. Danke für den Botendienst. Na ja, ist gern geschehen. Na ja, da gute Fahrt. Danke. Wir sehen uns ja wieder, wenn Sie zurück sind. Oh ja, bestimmt. Der gewisse Sluiter erschien am nächsten Tag frühmorgens. Was mich betraf, war er einfach Ladung. Ich war nicht besonders scharf auf 2 Wochen Knüppelei vor und beim Wind, aber ein paar Rechnungen bezahlt und die Bank für 4 Wochen beruhigt, hatte sein Positives. Zu der Zeit war ich an sich schon entschlossen, nach der Rückkehr von der Tour mit Sluiter doch die Offerte von Charlie Ponce in Rotterdam anzunehmen. Darüber hatte ich jetzt gut 2 Wochen lang gebrütet. Die Aufmerksamkeit der Kerler vom Zoll warnte mich zwar zu größtmöglicher Vorsicht, aber ich hatte es satt, nichts als ein besserer Wasserbusfahrer zu sein. Außerdem brauchte ich Geld. Ich beobachtete Sluiter, wie er aus einem Taxi stieg und zahlte. Er blieb erst stehen und äugte umher. Dann entdeckte er mich und kam mit Sack und Pack herüber. Mr. Furs von der Aletta? Bin ich. Sind Sie... Sluiter. Isaac Sluiter. Ja. Er versuchte mir die Hand zu schütteln oder den Koffer abzustellen beziehungsweise die Aktentasche loszulassen, die er sich unter den Arm geklemmt hatte. Einer der ewig Unbeholfenen, wie es schien. Er kam mir eher lang als groß vor und hatte ein gelbliches Gesicht mit Kummerfalten und Säcken unter den Augen. Sah nicht gut aus. Er lächelte mich durch eine randlose Brille an. Ich nahm ihm den Koffer ab. Die Aletta? Ja. Hübsches Boot. Was war sie früher? Bootsenkutter? Ja, dänischer. Ich habe sie vor ein paar Jahren für ein Butterboot bekommen. Gefällt mir. Sehr patent, wenn man nichts Unmögliches verlangt. Kein Schnellboot, aber man kommt an. Sehr gut, sehr gut. Okay, gehen wir an Bord, ja? Ich mache uns eine Tasse Tee, dann legen wir ab, wenn Sie wollen. Gleich ist ablaufend Wasser, also sollten wir Bordsee bis heute Nachmittag schaffen. Ja. Seine Augen wanderten den Quai entlang und musterten alles, was da ging und stand. Ich hatte den Eindruck, dass er nervös war, wenn nicht sogar verängstigt. Sein Mund zuckte, er sah erschöpft aus. Ich führte ihn nach unten und gab ihm die vordere Kabine mit der Doppelkoje. Nach dem Tee, während er sich umzog, legte ich ab. Er kam in grauen Hosen, blauem Sweater und Segelschuhen wieder an Deck. Ich übergab ihm das Ruder und setzte den Klüver und das Großsegel. Als ich zurückkam, um den Motor abzustellen und Sluiter hantieren sah, wusste ich, dass er nicht zum ersten Mal am Ruder stand. Ein gutes Boot. Sehr gut. Sie verstehen was davon, sehe ich. Ach, ich bin Holländer, Mr. First. Ein echter Holländer kann mit Booten umgehen. Nehmen Sie mal das Glas. Danke. An Steuerbord können Sie das Feuerschiff Cork sehen. Das Feuerschiff Cork? Mhm. Ja. Sie kennen Holland? Ja. Sprechen Sie Holländisch? Ja, ich war im Krieg drüben. Und später. Sie können das Boot allein segeln? Ja. Mit Ihnen zusammen ist das gar kein Problem. Mhm. Aber wenn Sie wollen, kann ich in Bordsee einen Mann anheuern. Sie brauchen nicht Crew zu spielen. Ich will nicht nach Bordsee. Bitte. Sie zahlen. Wohin also? Holland. Hören Sie mal. Sie haben für einen 2-Wochen-Trip die Ostküste raufgechartert. 50 Pfund. Jetzt möchten Sie quer über die Nordsee. Richtig. Und wieder zurück? Nein. War das schon Ihre Absicht, als Sie gechartert haben? Ja. Sie haben gesagt, Sie hätten meine Anzeige in der Times gelesen. Mhm. Wie sind Sie in Wirklichkeit auf mich gekommen? Durch einen Mann in Rotterdam. Er sagte, Sie seien zuverlässig. Das ist mein Eindruck auch. Charlie? Ja. Was wollen Sie rüberschaffen? Nichts. Hm. Sie brauchen sich vor keinem Zollboot zu verstecken. Mein Pass ist auch in Ordnung. Hier, ja, bitte. Ja, lassen Sie nur. Ich möchte in Fähre abgesetzt werden. Dann sind Sie frei. Wenn das Wetter hält, sind Sie in weniger als einer Woche zurück. Sie bekommen 2 Wochen Chartergeld für, sagen wir, 5 Tage Arbeit. Für 50 Pfund hätten Sie sich ein Privatflugzeug nehmen können, wenn Ihnen so daran liegt, ohne Gesellschaft zu reisen. Oh, ich fliege nicht gern. Das glaube ich Ihnen nicht. Ihr Gepäck ist bepflastert mit KLM-Schildern. Auch ein paar ganz frischen. Naja, wie auch immer. Mit dem Wind sind wir in 12 Stunden in Rompott. Gut. Mr. Slüter? Mhm. Ich nehme Ihnen ab, dass Sie keine finsteren Absichten verfolgen. Aber ich brauche eine Sicherheit in bar. Wie viel? Also das Chartergeld jetzt und dann nochmal 50. In Gulden oder Dollar oder wie Sie es haben. Noch einmal 50? Ja. Ich bin kein reicher Mann, Mr. First. 20 unter Umständen. Wenn Sie was wollen, müssen Sie zahlen. 50. Gut, ich gebe Ihnen 50 gleich. Für den Rest akzeptieren Sie einen Scheck? Aber sicher. Dann hole ich's eben. Die Nacht durch saß ich am Ruder. Ich dachte über Slüter nach. Seit kurz vor Mitternacht war er schwer seekrank. Nach dem Abendessen hatte er die Wache übernommen und als ich um 10 ihn ablösen kam, sah ich, dass ihm nicht gut war. Ich brachte ihn nach unten, flößte ihm einen Whisky ein und gab ihm eine Decke. Ich überlegte, warum der Mann auf diesem Wege nach Holland zurück wollte. Na, von Charlie würde ich's erfahren. Als ich hinunterging, um nach ihm zu sehen, lag er immer noch angezogen auf der Koje. Die Decke lag auf dem Boden. »Möchten Sie was?«, fragte ich. Er öffnete die Augen nur halb und schien Schwierigkeiten zu haben, den Blick auf mich zu richten. »Ich bringe Ihnen was zu trinken«, sagte ich. Ich holte ihm auch was, aber als ich zurückkam, hatte er die Augen schon wieder geschlossen, atmete etwas mühsam und ich ließ ihn in Ruhe. Ich kippte selbst einen Cognac, trug das Logbuch nach und gönnte mir eine halbe Stunde Schlaf. Als ich wieder nach oben kam, zog die Dämmerung herauf. Genau vor mir. Ich sah hinaus, vergaß Slüter und wünschte, das könnte ich jetzt Jimmy zeigen. Es hätte ihm gefallen. Später ging ich wieder zu Slüter, um festzustellen, ob Frühstück gefragt wäre. Das Gesicht, das mir entgegensah, sagte unzweideutig, dass keines gefragt war. Nie mehr gefragt sein würde. Slüter war tot. Ich legte ihm die Hand auf die Brust, dabei spürte ich unter dem Hemd einen kleinen Schlüssel, den er an einer Kordel um den Hals trug. Ich zog die Decke über ihn und ging zurück ans Ruder. Wenig Zweck, jetzt umzukehren. Mehr als die Hälfte der Strecke war geschafft. Slüter war Holländer und der Scheck lautete auf eine holländische Bank. Ich zog das Ruder fest, ging noch einmal hinunter, legte Slüter zurecht und durchsuchte seine Taschen. Nichts von Besonderheit. Zigarrenabschneider, holländisches und englisches Geld, Füllfederhalter. Im Koffer hatte er saubere Wäsche und ganz unten ein Etui. In dem Etui befanden sich eine Spritze und ein Karton Ampullen, von denen 3 leer waren. Die Aktentasche war verschlossen. Ich debattierte eine Weile mit mir. Ich hatte keine Lust, etwas Illegales einzuführen bzw. dabei entdeckt zu werden. Also holte ich mir den Schlüssel, nahm die Tasche und setzte mich damit an den Tisch in der Kajüte. Zum Vorschein kam ein schmaler Aktenhefter mit Korrespondenz überschrieben Nieuwe Hollandse Bank. Eine abgegriffene Veröffentlichung über Aufgabe und Funktion einer alliierten Kriegsschädenkommission und ein großer Umschlag, in dem etwas knisterte, als ich ihn befühlte. Ich blätterte den Hefter durch. Slüter hatte offensichtlich für die Kriegsschädenkommission gearbeitet, denn eine ganze Reihe von Schriftstücken waren von ihm unterzeichnet. Obenauf lag ein Bericht über einen Überfall der Deutschen auf die Nieuwe Hollandse Bank. Ich las ihn mit steigendem Interesse. Wir verbrachten gemeinsam 4 gefährliche, aber nicht unvergnügte Tage in einer Olivenmühle nördlich von Arezzo, und in der Zeit lernte ich ihn gut kennen, als einen Jungen für alles, mit der besonderen Fähigkeit, das Gras wachsen zu hören. Er begrüßte mich erfreut. Das ist eine Freude, Capitano, aber keine Überraschung. Sie können nicht auf die Pier von Wehre spucken, ohne dass ich es erfahre. Private Information über privaten Draht. Teuer, aber notwendig in meinem Beruf. Sagen Sie, ja? Ist das ein Freundschaftsbesuch oder kommen Sie geschäftlich? Oh, beides, Charlie. Ja? Aber hauptsächlich möchte ich dich bitten, etwas für mich aufzubewahren. Das Kuvert hier. Hast du einen sicheren Platz? Ja, lassen Sie es da, Capitano, natürlich. Haben Sie sich meinen Vorschlag überlegt oder noch nicht? Die Schmuggelsache. Ja? Tja, ich habe sie mir überlegt. Aber ich überlege noch weiter. Ich habe es mir genauso gedacht, Capitano, verdammt nochmal. Gestern erst sagte ich zu Mutter, du wirst sehen, er kommt, aber nicht in meiner Sache. Er kommt mit einer Leiche. Ja, Sie sehen, ich weiß alles. Ja, Kompliment. Also, dann erzählen Sie und Charlie krempelt sich der Ärmel hoch. Für Sie tun wir alles, das wissen Sie. Na mal langsam, Charlie, langsam. Im Augenblick möchte ich nichts, als dass du diesen Umschlag hier bewachst. Später werde ich dir hoffentlich eine Menge erklären können und deine Mitarbeit brauchen. Wie viel Prozent? Ja, es könnte bis zu 50-50 gehen. Das sagen Sie nicht zu einem anderen. Und Sie sind verkauft. Ich, weil ich Charlie Ponce bin, werde Sie nicht beim großen Wort nehmen. Oh, der Umschlag ist versiegelt. Ja, ja. Also, wenn eine Sache dicht gemacht wird, kann ich nicht garantieren, dass mich nicht die Neugier packt. Charlie, in dem Ding hier befindet sich ein Stück Postpapier, 15 mal 15 Zentimeter. Ja? Ich habe es aus einer Aktentasche und ich hoffe, ja, ich kann es verwenden. Du kannst den Umschlag gern aufmachen. Du wirst auch nicht gescheit davon. Na, dann lasse ich ihn zu. Eben. Jetzt brauchen Sie also keine Hilfe. Danke, nein. Mhm. Aber sag mal, kennst du einen Mann namens Anselm Decker? Ja, ein ziemlich freundliches Kerlchen, das die Hände nicht von anderer Leute Sachen lassen kann und recht ordentlich schwimmt. Was, ein Schwimmkanner? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, für wen arbeitet er? Für sich. Tun wir das nicht alle? Ja. Aber halten Sie ihm 100 Gulden hin und er arbeitet für jeden. Der muss sich aber sehr ans Herz geschlossen haben, dass er Ihnen seinen richtigen Namen sagt. Ja, ja, das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. So. Und wie steht's mit Müner Hermann Mollenaar? Mit dem Inspektor? Ja. Nee, danke. Also dem gehen Sie weit aus dem Weg. Was der nicht weiß, und das ist ziemlich viel, das er redet, mit Sicherheit. Und Ausdauer hat er für 3. Und ein Mädchen namens Constanta Straatsma. Was, Sie lassen sich mit Mädchen ein? Kennst du sie? Nö. Tja. Dann hätten wir es. Du passt mir also auf den Umschlag auf. Ja. Vielleicht hörst du schon in ein paar Tagen wieder von mir. Moment mal, wir sind noch nicht fertig, Capitano. Hm? Sie haben mich ja noch gar nicht nach einem Mann namens Slüter gefragt. Dem Toten auf Ihrem Boot. Das ist nicht nötig, Charlie. Ich weiß ja, dass du ihn gekannt hast. Du hast ihn mir ja geschickt. Aber ich weiß auch, dass du mir über ihn nichts Nützliches sagen kannst. In meiner Birne hier, Capitano, steckt eine Menge Zeug, das ich nicht in Schaufeln zerlege. Gehen wir auf eine Probe, ne? Na gut. Also aus welchem Grund fuhr Slüter nach England? Das möchte ich selber wissen. Ehrlich? Na siehst du. Wie gesagt, später kann ich dich vielleicht brauchen. Hast du je was mit Diamanten zu tun gehabt? Ne? Muss ich darauf unbedingt antworten, Capitano? Also nicht, wenn du nicht willst. Ich wollte nur wissen. Könntest du unter Umständen... Naja... Ich habe mich damit vielleicht ein- oder zweimal befasst. Aber es ist nicht direkt mein Gebiet. Ich halte mich an unserem Maß hier, unseren prächtigen Dreckflussmaß, an das, was die vielen schönen Schiffchen rauf und runter schaffen. Aber manchmal, wie gesagt, auch. Ja, wo? Antwerpen? Du meine Güte, nein. Wenn einer sich unbedingt die Finger verbrennen will, gut, dann soll er nach Antwerpen gehen mit sowas. Aber Sie müssen es doch wissen, meine ich, wo ich die letzte Ladung abgesetzt habe. In England. Wie soll das heißen, dass du mich dafür benutzt hast? Jetzt werden Sie mal nicht böse, Capitano. Ich habe damals gesagt, diverses. Ich habe nicht gesagt, nur Uhren. Mhm. Aber der Glaube versetzt ja vieles. Ne? Ja. Auf welcher Fahrt war das, du Gauner? Auf der ersten. Keine Sorge, alles längst an Mann gebracht. Du solltest dir angewöhnen, es deinen Freunden zu überlassen, welches Risiko sie eingehen Irrtum, wollen, ja? Irrtum, Capitano, Irrtum. Dann würde jeder, der das erste Mal sowas unternimmt, klein anfangen wollen. Und das ist genau falsch. Beim ersten Mal immer ein großes Risiko. Das ist bei weitem das sicherste. Nach meinem Besuch bei Charlie ging ich zum Fluss zurück und setzte mich in die Sonne. Draußen im schmutzigen Strom manövrierten ein paar kleine Jungen einen Bottich von Ruderboot mit bewundernswerter Geschicklichkeit. Irgendwo stromaufwärts hatte ein Schiff offenbar eine Ladung Orangen verloren und sie angelten sich die antreibenden Kisten aus dem Wasser. Aber gleich darauf vergaß ich die Jungen, denn ein Mann hatte sich neben mich auf die schmale Steinbank gezwängt und begonnen, sich eine Zigarette zu drehen. Guten Tag, Minier. Hallo, Decker. Was macht die Familie? Oh, danke, es geht. Auch einer? Nein? Ja. Dann entschuldige. Ein hübsches Feuerzeug haben Sie da. Wo haben Sie denn das gefunden? Einem stockbetrunkenen Amerikaner. Meine Frau ist sehr böse auf Sie. Mein Anzug ist eingegangen durch das Schwimmbad. Vererben Sie ihn doch an einen Ihrer blinden Knaben. Der Boss würde Sie gerne sprechen. Das dachte ich mir schon, als Sie sich hier niedergelassen haben. Aber ich nicht ihn. Das sollten Sie vielleicht noch mal bedenken. Sonst muss er noch mehr Geld ausgeben, dass jemand anders Sie überredet. Und der wäre nicht so höflich wie ich. Enttäuschen Sie nicht einen Menschen, der an die Macht der Höflichkeit glaubt. Na schön, Decker. Besuchen wir Ihren Boss. Vorwärts, zeigen Sie mir den Weg. Also hier wohnt er, der Boss. Jawohl, sehr schöne Lage. Alle Appartements mit Blick auf den Fluss. Wie heißt er denn? Ninos Rona. Ninos Rona hatte den Arm locker um eine weibliche Hüfte gelegt. Er war ein großer, gut gekleideter, jungenhaft aussehender Mann um die 40, mit hellblauen, intelligenten Augen. Lieber Mr. Furs, ich freue mich außerordentlich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Zweifellos kultivierte er das Image des fröhlichen Kumpans, der aller Welt mit offenen Armen entgegenkommt. Ach, wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Bitte. Elsa meinte ja, Sie würden nicht kommen. Sherry, Mr. Furs? Ja, danke sehr. Bitte. Auf Ihr Wohl, Mr. Furs. Danke. Weswegen wollten Sie mich sprechen? Oh, Sie sind so allein in Rotterdam. Na ja. Ich dachte, vielleicht hätten Sie gern etwas Gesellschaft? Ich suche mir meine Gesellschaft gern selbst. Ich dachte, wir beide könnten uns doch freundschaftlich arrangieren. Vielleicht sind wir nicht die richtigen beiden. Oh nein. Wir sind die einzigen beiden. Und wir beide verstehen uns. Im Augenblick, das gebe ich zu, sind Sie in der stärkeren Position. Übrigens, wie finden Sie mein Herr Hermann Molina? Er bietet keinen so guten Sherry an. Und doch nicht so nett. Oh, danke. Genauer gesagt, überhaupt keinen. Aber lieber mache ich Geschäfte mit ihm. Sie machen aber keine mit ihm. Sonst hätten Sie es schon getan. Sie haben nicht die geringste Absicht. Insoweit steht keiner von uns dem anderen nach. Die Akten, die Slüter bei sich hatte, sind in den Händen der Polizei. Aber nicht alle. Gewisse Dinge haben sie an sich genommen, Mr. Furs. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf daraus. Ich ärgere mich höchstens, dass Sie und nicht ich die Gelegenheit dazu hatten. Aber die Sache ist sowieso für einen Mann zu groß. Das ist Ihnen ja wohl auch schon aufgegangen. Irgendwann werden Sie auf jeden Fall Hilfe brauchen. Die biete ich an, Mr. Furs. Oder um es einfacher für Sie zu machen, ich biete Ihnen an, Ihre Interessenanteile zu kaufen. Nun? Ich habe einen Jungen von 14, der eine teure Schule besucht. Ein Studium und wachsende Ansprüche werden in absehbarer Zeit noch größere Ausgaben erfordern. Ich möchte ein Haus haben mit Platz drumherum. Ich habe ein gutes Boot, das wissen Sie wohl von Decker, aber ich möchte ein noch besseres dazu. Und das ist erst der Anfang. Glauben Sie immer noch, Sie können mich aus der Sache herauskaufen? Vergessen wir den Vorschlag. Ich dachte, ein rascher kleiner Profit und ein Minimum an Risiko wäre Ihnen vielleicht die angenehmste Lösung. Aber wir können ja auch gemeinsame Sache machen. Und warum sollte ich Sie als Partner wählen? Weil ich Ihnen die Suppe versalzen kann, wenn Sie sich jemand anderen suchen. Ich suche aber gar niemand anderen. Ninos, im Augenblick vergeudest du nur deine Zeit. Gib Mr. First Gelegenheit, das Ganze zu überdenken. Nein, nein. Ich kann ihm bestimmt klar machen, was für ein vernünftiger Vorschlag das ist. Peter? Sehen Sie ihn sich gut an, Mr. Furs. Ganz schön kräftiger Bursche. Nein? Peter, das ist Mr. Furs. Ich möchte, dass du ihn kennenlernst, weil er vielleicht mit uns arbeiten wird. Ninus, du bist viel zu ungeduldig. Gib Mr. Furs Zeit, alles zu überlegen. Ich habe es mir überlegt. Leider nichts zu machen. Oh nein, danke, danke. Ich finde schon hinaus. Ich fand hinaus. Von meinem Hotelzimmer aus rief ich sofort Charlie an. Hallo? Charlie? Ja? Hier Furs. Ich spreche vom Hotel aus. Sag mal, kennst du einen Mann namens Ninos Rona? Kenne ich, ja. Mhm. Was weißt du von ihm? Was ich von Ninos Rona weiß? Ja. Ich mag ihn nicht, das weiß ich. So, und weiter? Er ist halb Holländer, halb Franzose. Kein netter Mann, Capitano. Und unaufrichtig dazu. Er hat eine Frau namens Elsa. Ja, das ist nicht seine Frau. Sie heißt Elsa Lieven. Aha. Von ihr weiß ich nicht viel. Doch, die war Krankenschwester im Militärhospital. Ich hätte keine Lust, mich von ihr beschwestern zu lassen. Nee, danke. Die ist zweimal so hart wie er. Danke, Charlie. Das war schon sehr nützlich. Momento, Capitano. Ja? Hören Sie mal zu. Lassen Sie die Finger von den Zweien. Herrgott, mit was für Leuten haben Sie einen Umgang? Ich mache mir langsam Sorgen. Wissen Sie, wie viele Leichen pro Jahr aus der Maas gefischt werden? Und nochmal so viel werden hineingeworfen und kommen nie mehr hoch. Was haben Sie denn eigentlich vor? Schon gut, Charlie. Ich brauche immer noch keine Hilfe. Wenn Sie mit Rona bekannt sind, brauchen Sie. Das werden Sie bald genug spitz kriegen. Wie lange bleiben Sie in Rotterdam? Morgen früh fahre ich ab. Mein Boot liegt in Dintelsaß. Ich bin mit dem Zug raufgekommen. Seien Sie auf der Hut, Capitano. Ja, ja. Ich möchte ja immer noch sagen, Sie brauchen mich. Ich sage Bescheid, wenn es soweit ist, Charlie. Also, adieu. Adieu. Und, passen Sie auf. In meinem schäbigen Hotelzimmer stellte ich mir die Frage, warum ich eigentlich nicht gleich nach Dintelsaß zurückfuhr. Um ehrlich zu sein, ich wusste die Antwort. Das Mädchen Constanta hatte gesagt, sie sei heute Abend wieder in Rotterdam. Ich wusste auch, wo sie mit ihrem Kahn festmachen würde. Auf der anderen Seite des Flusses, jenseits der Kattendrecht. Ich wollte sie wiedersehen. Auch wenn ich ihre Geschichte, dass Slater ihr Maschinenteile aus England besorgen wollte, nicht ganz glaubte. Als Inspektor Molyneux sich mit mir unterhielt, wusste ich nicht, dass sich Constanta Straatsma nur ein paar Zimmer weiter befand. Molyneux hatte sich schon vorher mit ihr unterhalten und kurz nachdem er mich entlassen hatte, ließ er sie noch einmal kommen. Ich erfuhr erst später von ihrem Gespräch. Setzen Sie sich doch, mir, Frau Straatsma. Danke. Tja, Mr. First konnte uns leider auch nicht viel weiterhelfen. Sagen Sie, sind Sie sicher, dass Lüther seinen Namen nie erwähnt hat? Ja. Hm. Und Sie hatten auch nie von ihm gehört? Nein, Lüther hat mir ein Telegramm geschickt, dass er mit der Aletta in Fähre ankäme. Das war alles, also bin ich hingefahren. Mhm. Und Sie sind ganz sicher, dass unter diesen Papieren hier nichts Neues ist? Ich meine, keine zusätzlichen Aufzeichnungen oder Notizen? Nein, das sind alles Dinge, die er vor seiner Fahrt nach England schon bei sich hatte. Aber er muss etwas ausfindig gemacht haben. Warum? Ich kannte ihn doch. Er hätte mir kein Telegramm geschickt, wenn er nicht etwas Wichtiges zu berichten gehabt hätte. Mhm. Sein Besuch in England muss erfolgreich gewesen sein. Darauf deutet doch auch die Tatsache, dass er ermordet wurde. Mhm. Ja, vielleicht. Sagen Sie, hatte Ihres Wissens noch jemand Kenntnis von Ihren und Slüters Plänen? Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen. Rona, Slüter und dieses Mädchen. Steckten sie unter einer Decke? Tja. Der Wirt, ein fetter, gemütlicher Kerl mit schmuddeligem Hemd und Lüsterjacke, kam rauf und sagte, ich würde am Telefon verlangt. Ich fragte ihn, ob er einen Ort kannte, der Sieben Fliegen hieß. Er schüttelte den Kopf. Fünf Fliegen. Das Restaurant in Amsterdam kannte er. Sehr berühmt, aber Sieben Fliegen? Nein. Ich dachte, das könnte nur nochmal Charlie sein, das Telefongespräch. Mr. Firth? Aber da war ich im Irrtum. Ja? Hier spricht Elsa. Elsa? Sie werden mich doch nicht schon vergessen haben. Ah. Nein, ich weiß schon. Ich wollte Sie gerne noch einmal sprechen. Weswegen? Das sage ich Ihnen, wenn wir uns sprechen. Sie haben vielleicht etwas übersehen. Ich habe nach reiflicher Überlegung Rona gesagt, dass nichts zu machen ist. Doch, das weiß ich. Das sagten Sie. Deswegen möchte ich Sie ja sehen. Sagen Sie nicht nein, Mr. Firth. Es ist wichtig. Also schön. Wo treffen wir uns? Ihr Hotel ist nahe am Bahnhof, nicht wahr? Ja. Das passt sehr gut. Da ist ganz in der Nähe ein Tanzlokal namens Drei Brücken, der Drei Brücken Club. Sagen wir dort 8 Uhr heute Abend? Okay. Ob Slüter, das weiß ich nicht. Natürlich, er hat die Nachforschungen betrieben. Und dabei kann natürlich jemand was erfahren haben. War das nicht ein etwas eigenartiges Arrangement zwischen Ihnen beiden? Warum eigenartig? Ich war ja seine Sekretärin bei der Kriegsschädenkommission. Mhm. Wir wussten beide von der Geschichte mit der Nieuwe Hollandse Bank. Slüter hatte den Fall bearbeitet, ohne je weiterzukommen. Als ich dann nach dem Tod meines Vaters unsere Firma in Dordrecht übernahm, die Kriegsschädenkommission war damals schon längst aufgelöst, fand ich im Speicher unseres Lagerhauses ein Bündel alte deutsche Marinefunknachrichten, die mich auf die Spur von Oberleutnant Walter Maserling brachten. Und davon habe ich Slüter erzählt und wir beschlossen, uns gemeinsam um die von der Bank ausgesetzte Belohnung zu bemühen, die ja noch immer offen stand. Ich machte eine gewisse Summe flüssig und Slüter übernahm die Recherchen. Tja, Sie hätten besser daran getan, Ihre Kenntnisse den Behörden weiterzugeben. Ach, unsere Erfolgschancen waren ja so gering. Und wenn schon, wollten wir die Belohnung wenigstens für uns allein. Ja, verständlich. Na, wie auch immer. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Wir? Sie mal gar nichts, Frau Stratzma. Sie machen sich wieder an Ihre Arbeit und warten ab. Was getan werden kann, das tue ich schon. Und, keine Angst, Sie gehen nicht leer aus, falls etwas dabei herauskommt. Aber große Hoffnungen kann ich Ihnen da nicht machen. Der Engländer konnte uns nur wenig helfen. Aber wir werden die Sache natürlich weiterverfolgen. Haben Sie das Gefühl, er weiß etwas darüber? Glauben Sie, er ist... Der Mörder? Ja. Nein, ich glaube nicht. Ich habe allerdings noch kein klares Bild von ihm. Was war denn Ihr Eindruck? Ich glaube auch nicht. So sieht er mir nicht aus. So aussehen tun die selten. Sie müssen nebenbei damit rechnen, dass er Ihnen in Fähre wieder begegnet. Sie brauchen ihm nicht aus dem Weg zu gehen. Und wenn er redet, dann lassen Sie ihn ruhig reden. Sagen Sie nur Ihrerseits nichts. Er hat übrigens offen zugegeben, dass er die Aktentasche durchsuchen wollte. Er hat nur den Schlüssel nicht gefunden. Ach. Naja, schließlich war Slüter auf seinem Boot gestorben. In seiner Situation, da wäre jeder neugierig gewesen. Jedenfalls, wenn er die Wahrheit sagt, weiß er nichts über den eigentlichen Grund von Slüters Reise nach England, also besteht doch kein Anlass, ihn aufzuklären. Und wenn er lügt, wird er sich irgendwann verraten. Aber wer immer Slüter umgebracht hat, wird sich zwangsläufig auch für Sie interessieren. Das macht mir etwas Sorge. Tun Sie mir den Gefallen, liebe Frau. Passen Sie schön auf sich auf. Ich habe gelernt, auf mich aufzupassen. Ja, ich weiß. Und wie geht das Geschäft? Ganz gut. So, das freut mich. Tja, das wäre denn eigentlich alles im Augenblick. Und ich danke Ihnen. Nach meiner Unterredung mit Molinar musste ich eine Stunde warten, bis der nächste Bus nach Fehre zurückfuhr. Ich fand ein Café am Hauptplatz mit Tischen im Freien und ließ mich dort zu einem Glas Bier nieder. Normalerweise hätte ich die Füße ausgestreckt und friedlich in der Sonne gedöst. aber heute spürte ich eine gewisse Unruhe in mir. Dass Slöter eines gewaltsamen Todes gestorben war, gefiel mir ganz und gar nicht. Irgendjemand in England musste Kenntnis davon haben, wie weit er sich bereits vorgearbeitet hatte. Vielleicht sogar Kenntnis davon, dass er auf die entscheidende Information gestoßen war. Was stand als nächstes zu erwarten von ihm? Oder ihr? Oder ihnen? Leute, die sich auf Mord einlassen, sind hartnäckig. Die Sache hatte ihre düsteren Aspekte bekommen und mein gesunder Menschenverstand sagte mir, zieh Leine, lass die Hände davon. Aber mach das mal einer, wenn ein Vermögen winkt, das noch dazu niemand vermisst. Als ich aufblickte, sah ich Constanta Straatsma eine Einkaufstasche schwingend über das Kopfsteinpflaster herankommen. Sie setzte sich etwas entfernt an einen freien Tisch. Sie hatte mich nicht gesehen. Ich war ganz sicher. Beziehungsweise nicht so ganz. Hatte sie womöglich nur so getan. Der Ober brachte ihr einen Kaffee und ein großes Stück Kuchen. Nach einiger Zeit ging ich zu ihr. Sie bedachte mich mit einem kleinen Nicken und der Andeutung eines Lächelns. Ich muss noch ein bisschen Zeit totschlagen, bis mein Bus nach Fähre geht. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte. Danke. Ich habe nur gewartet, bis Sie mit Ihrer schönen Torte fertig waren. Ich schien mir das Kaliber zu sein, auf das man sich lieber ungestört konzentriert. Ich warte auch auf den Bus. Hatten Sie auch die Ehre mit mir, Herr Molinar? Ja. Hat er Ihnen erzählt von Slüter? Ja, ich kann es gar nicht begreifen. Tja, hässliche Sache. Wie kommt ein Mensch dazu, ihn umzubringen? Tja, wie kommt man dazu? Ah, gleich Zeit für den Bus, wir müssen aufbrechen. Tja, ich muss ja sagen, ich habe lange kein Mädchen mehr getroffen, das ein Schleppdienstunternehmen leitet. Wer hat Ihnen das erzählt? Molina sagte, dass Slüter in England nach Ersatzteilen für Sie gesucht hat. Ja, da kommt unser Bus. Vielleicht stelle ich zu viele Fragen. Aber wir sind auf merkwürdige Art aneinander geraten und ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir uns fremd sind. Oder stört es Sie, wenn ich neugierig bin? Stört mich nicht. Warum fahren Sie nach Fähre? Wohnen Sie dort? Ich bin mit einem kleinen Kabinenkreuzer von Rotterdam herübergekommen. Mhm. Er liegt bei Fähre vor Anker. Heute Nachmittag fahre ich nach Rotterdam zurück. Ich fahre auch flussaufwärts. Vielleicht lege ich heute in Zypern an oder in Dintelsaß. Dintelsaß ist besser. Sie kennen es? Ja, ich bin oft mit Schleppkähnen zwischen Dintelsaß und Dintelort unterwegs. Zuckerrüben für die Fabrik in Dintelort. Ach, Sie schleppen tatsächlich selbst. Naja, dann sehen wir uns womöglich nochmal. Oder wenn ich bis Rotterdam komme und Zeit habe, besuche ich Sie vielleicht. Wenn es Ihnen recht ist. Ist mir recht. In Fähre trennten wir uns und ich ging zur Schleuse zurück. An einem der Deiben, an denen meine Arletta festgemacht war, blieb ich noch einen Augenblick stehen. Gutes Boot, dachte ich. Braves Boot. Auch wenn es im Hafen immer ein bisschen plump aussieht. Sollte ich zu Geld kommen, ich würde die Arletta behalten, aber ich würde mir noch ein zweites Boot zulegen. Ein schnelleres, mit mehr Rasse. Und für Jimmy würde ich ein Regatta-Dinghy kaufen. Geld, oh Geld, eine schöne Sache. Ich sah zu, wie das Wasser gegen den Rumpf der Arletta schwappte, und dann glaubte ich, ein Geräusch aus der Kabine zu hören. Das weckte mich aus meinen Träumen. Ich ging leise an Bord und zum Niedergang. In der großen Kajüte war ein Mann dabei, die Kissen auf der Koje mit einem Klappmesser aufzuschlitzen. Sie ersparen sich eine Enttäuschung und mir Ausgaben, wenn Sie mir glauben, dass Sie in den Kissen nichts finden werden. Der Mann sah erstaunt auf. Er ließ das Kissen fallen und blieb mit dem Messer in der Hand wie angewurzelt stehen. Dann bewegte er sich auf den Niedergang zu. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben, sage ich. So, und jetzt klappen Sie das Messer zusammen und werfen Sie es mir rauf. Bitte, hier. Danke. Ich glaube, im Kanal ist es am besten aufgehoben. So. Schade, es war ein sehr gutes Messer. Kommen Sie an Deck. Tja. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht so früh zurückerwartet. Bitte, bitte, wir brauchen keine Höflichkeiten auszutauschen. Wie heißen Sie? Anselm Decker. Wenn Sie die Absicht haben sollten, ans Ufer zu springen, kann ich Ihnen nur abraten. Ich habe die längeren Beine, mein Freund. Ja. so, Anselm Decker. Sind Sie sicher, dass Sie so heißen? Hab schon kommen sehen, dass Sie denken, ich lüge. Deswegen sage ich die Wahrheit dir. Das ist mein Ausweis, bitte. Die Wahrheit zu sagen ist immer gut. Mal sehen, wie lange Sie dabei bleiben. Was wollten Sie da unten? Das Boot durchsuchen. Wonach? Geld oder was zu essen. Mein Geld trage ich bei mir. Die Lebensmittel habe ich im Kombüsenschrank. Wie kommen Sie auf die Idee, in den Kajütenkissen zu suchen? Die Leute verstecken ihr Geld an den komischsten Plätzen. So. Wer hat Sie zu mir geschickt? Ich habe nach Geld und Essen gesucht. Ich habe Frau und 3 Kinder, einen Jungen, 2 Mädchen. Nicht doch, Decker. Das ist doch unter Ihrem Niveau. Das nächste Mal erzählen Sie mir, dass Ihre Frau an einen Rollstuhl gefesselt ist und eins von Ihren Kindern blind ist. Nein, Minia. Meine Familie ist ganz gesund und wird gut versorgt. Können Sie schwimmen? Ja. Umso besser, das ist nämlich jetzt gleich gefragt. Wenn Sie auch tauchen können, können Sie ja gleich Ihr Messer suchen. Es bestand natürlich die Möglichkeit, dass Decker die Wahrheit sprach, aber ich bezweifelte es. Ich war ziemlich sicher, dass er sich eingefunden hatte, um festzustellen, ob ich irgendetwas aus Lüthers Aktentasche an Bord versteckt hielt. Mit anderen Worten, je eher ich nach Rotterdam kam, um meinen Gauner Charlie Pons zu sprechen, desto besser. Nicht, dass ich vorhatte, Charlie alles zu sagen, bevor ich wusste, wo die Steine lagen. Dann allerdings würde ich ihn brauchen. Auf dem Fluss herrschte reger Verkehr. Als ich in Richtung Dintel saß, durch das Mastgat segelte, wurde ich von Constanta Stratzma in ihrem Motorkreuzer überholt. Sie winkte und war vorbei. Dintelsaß erreichte ich, als es schon dämmerte. Ich ankerte dicht unterhalb der Schleuse und legte mich früh schlafen. Am nächsten Tag ging's mit der Bahn weiter nach Rotterdam. Zu meinem Charlie. Charlie war Südafrikaner, holländischer Herkunft, das heißt, soweit es mir je gelungen war, Einblick in seine Biografie zu erhalten. Ich war im Krieg auf ihn gestoßen, in Italien, aber nie dahinter gekommen, was ihn als Sanitäter bis an die vorderste Front gebracht hatte. Suche nach Schwarzmarktwaren, vermutlich. Edward First Limited. Auch noch nie gehört. Stewart, hm? Captain. Captain? Mhm. Captain. Okay, wenn Sie Captain sind, bin ich Besitzer von diesem Laden hier. Unterstehen Sie sich nicht mehr, Trinkgeld zu geben. Mir platzen sowieso schon die Taschen. Behalten Sie trotzdem den Rest. Ich setze mich da drüben hin. Oh, danke, Captain. Und Sie, Minia? Ein kräftiger, blonder Bursche war reingekommen. Ich erkannte ihn sofort. Peter. Ronas Überredungskünstler. Natürlich, er und sein Herr und Meister hatten beim Drehbrücken-Club auf Elsa gewartet. Schön dumm von mir. Das hätte ich mir denken können. Ich leerte mein Glas langsam. Dann stand ich auf und ging. Die Straße war kaum beleuchtet. Nach kurzem hörte ich Peters Schritte hinter mir. Ich bog rechts ab und befand mich auf einem schmalen, asphaltierten Gang, der hinter der Werft entlang lief. Zu meiner Linken war ein hoher, hölzerner Zaun, zu meiner Rechten die lange, nackte Ziegelwand. Auf halbem Weg ungefähr hing eine Lampe von der Mauer und verbreitete trübes, unfreundliches Licht. Jenseits der Lampe hielt ich an. Ich hörte Peter näher und näher kommen. Dann erschien er im Lichtkegel. Er blieb stehen. Jetzt sah ich auch am anderen Ende des Durchgangs breitseits einen Wagen halten und einen Mann aussteigen und auf mich zukommen. Ich kletterte auf den Zaun, ließ mich auf der anderen Seite in den Hof der Werft hinunterfallen und begann zu laufen. Auf der Werft wurde noch gearbeitet. Die Drillbohrer lärmten. Vorn in der Helling, rechts von mir, ragten die Bordwände dreier riesiger Frachter auf. In der Stichflamme eines Schweißgerätes sah ich von rechts her einen Mann auf mich zukommen. Er schnitt mir den Weg zu den Arbeitern ab. Die Flamme erlosch und ich stolperte über ein Stahlkabel. Ich raffte mich wieder auf und rannte weiter. Der Mann erreichte mich. Es war nicht Peter. Eine fremde, weiße, hässliche Fratze war wahrscheinlich der Mann, der aus dem Wagen gestiegen war. Wir stießen zusammen. Ich riss mich los und rannte weiter. Und jetzt kam von hinten Peter ran. 2 Lichtstreifen fielen über das Gelände. Meine Füße traten in Pfützen. Über mir erhob sich eine Schiffswand, schwarz und blank. Ich kroch unter dem Kiel durch und fand eine Lücke zwischen den Stahlplatten, dann im Licht einer einsam leuchtenden Glühbirne eine Leiter. Ich war an Deck. Ich lief, was ich konnte. Die Drillbohrer ratterten und rasten. Ich rief, aber niemand hörte mich. Und dann sah ich, dass ich in der Falle saß. Ich konnte nur noch auf sie warten. Kalte Wut stieg in mir hoch. Sie kamen. Ich ging zu Boden und stand wieder auf. Dann traf mich etwas Hartes und am Ohr rotgestreifte Schwärze umschloss mich. Und der Totschläger traf mich wieder und wieder. Ich lag still und geschlagen, aber noch bei blödem Bewusstsein. Sie durchwühlten meine Taschen, meine Brieftasche. Ich hörte Peters Stimme. Lange danach, ich weiß nicht mehr wie lange, fand ich auf irgendeine Weise den Weg zur Quayseite und wankte schließlich an Bord von Constanta Stratzmas Seehund. Ich stolperte den Niedergang runter. Mr. Furs! Du liebe Zeit, was denn mit Ihnen los? Ich war auf dem Weg zu Ihnen. Zwei Kerle haben mich zusammengeschlagen. Oh, kommen Sie mal mit. Vorsicht, halten Sie sich an meinem Arm fest. Ja, danke, danke. Jetzt setzen Sie sich. Nein, nicht hierhin. Und das Licht. Danke. Hier, trinken Sie das. Danke. Was ist denn das? Das ist ein Raketentreibstoff. 64%iger Gin, der räumt auf. Komm, trinken Sie es aus. Wenn Sie meinen. So. Ja. Puh, das dürfte das Richtige sein. Jetzt zeigen Sie mir mal Ihr Gesicht. Mhm. Aha. Naja, nicht ganz so schlimm sieht's ja aus. Einer von Ihnen hat einen Totschläger. Und wir müssen sie erst mal säubern. Also Freunde von Ihnen waren es bestimmt. Wie ist es denn passiert? Ich bin in eine Bar gegangen und habe mich nach dem Weg erkundigt. Als ich wieder rauskam, stiegen sie mir nach. Ich dachte schon, ich wäre ihnen entwischt, aber auf dem Werftgelände hatten sie mich dann. Jetzt halten Sie mal ganz still und strecken Sie die Füße aus. Ja. Und reden Sie nicht zu viel. Sie können mir die Einzelheiten später erzählen. Mhm. Nur gut, dass Sie sich an den Namen von meinem Kahn erinnerten, wie? Ich weiß nur nicht, ob es richtig war, zu Ihnen zu kommen. Kann sein, dass die da draußen noch rumlungern. Ach, keine Sorgen. Mein Maschinist ist 1,90 groß und fast so umfangreich. Jetzt Ihre Hände, bitte. Ah, die habe ich mir beim Hinfallen aufgerissen. Zieht mich eine Schweinerei. Die andere hat nur Schrammen. Jawohl. Und wenn wir sie verbunden haben, legen sie sich flach. Ich glaube, Schlaf brauchen sie fürs Erste mehr als alles andere. Aber mein Hotel ist gar nicht so weit von... Ah, sie bleiben hier. Man kann sie doch nicht allein laufen lassen, der Verfassung. Hallo? Aufgewacht? Vor einer halben Stunde haben sie noch keinen Mucks von sich gegeben. Hier ist ein Topf Kaffee. Danke. Wir fahren schon, was? Ja, und es ist ein wunderbarer Morgen. Sonne und blauer Himmel. Muss ich besichtigen. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass mich ein freundlicher Mensch namens Ohm Paul ins Bett gepackt hat. Das ist mein Skipper. Er hat ihn auch dem Pyjama überlassen. Und wie geht's ihm heute früh? Bisschen besser? Ja, danke. Es tut noch ganz schön weh, aber ich werde es überleben. Ohm Paul ist vorhin schon in der Stadt gewesen. Er hat Ihre Hotelrechnung bezahlt und Ihre Sachen geholt. Ach, danke. Sie haben gesagt, Sie müssten heute in Dintelsaas zurück sein. Also ich hoffe, wir haben das Richtige getan. Oh ja, naja. Ja. Sie waren sehr freundlich zu mir und ich habe Sie aus Ihrer Kajüte verdrängt. Ich habe eine zweite. Sagen Sie mal, wer ist denn Jimmy? Jimmy? Habe ich von ihm gesprochen? Ja, ich kam ab und zu mal nachsehen in der Nacht. Das ist mein Junge. Ihr Sohn? Ja. Ach, Sie sind verheiratet? Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Wie alt ist Jimmy? 14. Braver Junge. Übrigens, haben Sie eine Ahnung, warum die Kerle Sie überfallen haben? Sie waren auf meine Brieftasche aus, nehme ich an. Ist sie weg? Nein. Nein? Trollige Brieftaschenräuber. Ja. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt an. Da komme ich nach oben. Wir haben nicht mehr weit nach Dordrecht. Von dort geht ein Bus nach Dintelsaas. Wir haben gestern Abend noch in Rotterdam geladen. Wir bleiben nie lange an einem Ort. Aber es ist ein gutes Leben, wenn man gern auf dem Wasser ist und nicht zu große Ansprüche stellt. Ja, ja, ja. Also ziehen Sie sich an und kommen Sie rauf. Ich war drauf und dran gewesen, Constanta die Wahrheit zu sagen. Nicht nur über die Männer, die mich überfallen hatten, auch über mich. Ich mochte sie. Und außerdem interessierte es mich, welcher Art ihre Beziehung zu Slüter gewesen war. Naja, aber dann ließ ich es doch bleiben. Gegen 6 Uhr abends war ich auf der Arletta zurück. Und jetzt, da ich wieder allein war, drückte mir Rona ziemlich aufs Gemüt und ich erinnerte mich an Charlies Bemerkung über die Leichen in der Maas. Immerhin, ich hatte einen kleinen Vorsprung gewonnen und den gedachte ich zu nutzen. Irgendwo entlang dem Haring Fleet gab es einen Platz namens Siebenfliegen, den musste ich finden. dann war eine 250.000 Pfund sozusagen greifbar nahe. Wenn ich allerdings diese 7 Fliegen nicht fand, dann waren meine Informationen wertlos. Am nächsten Tag machte ich mich ernsthaft auf die Suche. Die Arletta war, bevor ich sie gekauft hatte, als Felicia gelaufen. Die alten Schilder befanden sich noch an Bord. Beim ersten Morgengrauen wechselte ich die Schilder aus. Keine brillante Verkleidung, aber ihre Takelung oder ihren Anstrich zu ändern, hätte zu viel Zeit gekostet. Jedenfalls konnte ich sie eine Weile ablenken, falls sie sich nach der Arletta erkundigten. Ich ließ sie an ihrem Ankerplatz und benutzte das Dinghy. Ich nahm mir erst das nördliche Ufer vor, dann das südliche. Ich fragte, wen immer ich auftreiben konnte. Postboten, Schleusenwärter, Hafenmeister, Barmänner. Aber keiner, nicht ein einziger, hatte je von 7 Fliegen gehört, den 7 Fliegen. Am nächsten Tag versuchte ich es noch einmal. Wieder nichts, kein Hoffnungsschimmer. Jetzt blieb nur noch der Küstenstreifen zwischen Helleflotsleus und Backeshüsche zu erforschen. Nach Helleflotsleus musste ich die Arletta nehmen, dahin war es zu weit für das Dinghy. Ich war nicht scharf auf das Unternehmen. Die Gegend hielt Drona wahrscheinlich unter Beobachtung. Aber was half's? Ich kam linksseits, rief den Schauermann am Quai an, warf ihm meine Achterleine zu und sprang nach vorn, um die Vorleine an Land zu bekommen. Als ich mich aufrichtete, stand mein Schauermann vor mir. Kein Schauermann. Anselm Decker. Naja, dachte ich, das wäre das. Morgen Decker. Das nenne ich rasch. Ich wäre noch rascher gewesen, Mine. Hab nur nicht damit gerechnet, dass Sie was Ungesetzliches tun. Hm? Habe ich was Ungesetzliches getan? Aber ja, Mr. Furs. Sie haben Ihr Boot umbenannt. Sie wissen doch, der Name am Rumpf muss mit dem in den Papieren übereinstimmen. Naja, hab schon mal davon gehört. Tja. Wo ist Rona? In Rotterdam. Und wie kommt es, dass Sie hier sind? Reiner Zufall, Mine. Ich wollte in einer halben Stunde nach Mittelhanis übersetzen mit der Fähre. Dann bin ich eine halbe Stunde zu früh eingetroffen. Tja. Schade. Was hatten Sie drüben vor? Eine englische Yacht suchen. Typ dänischer Lotsenkutter. Besatzung ein Mann, Name Felicia, alias Arletta. Wie lange habe ich noch Ruhe vor Rona? Bis ich ihn angerufen habe, beziehungsweise bis er dann eben hier ist. Ich würde sagen, bis heute Abend. Ihr Pech. Ne? Ja. Na, hören Sie mal zu, Deckern. Wenn Sie nach Mittelharnis gefahren wären und mich erst heute Abend hier gefunden hätten, dann würde Rona nicht vor morgen früh in Erscheinung treten. Ne? Das stimmt, Mine. Schön. Hätten Sie Lust, mit der Fähre überzusetzen? Sie meinen am Mittelharnis, wo ich Sie dann nicht finde? Ja, wäre etwa die Idee. Wie viel zahlen Sie, wenn ich hinüberfahre und Sie nicht finde? 10 Gulden. 10? Oh, verdammt, keine Zigaretten mehr. Ah, hier. Ja, ich habe welche. Ah, danke, Mr. Furs. Ja. 10, haben Sie gesagt? 15. Aber das ist das Limit. Ich bin kein reicher Mann. Aber Sie hoffen es mal zu werden. Wie kommen Sie darauf? Uno wäre oft nicht auf Reichtum. Naja. Oh, ja, ja, ich glaube, ich würde ganz gerne nach Mittelhanis fahren und Sie dort nicht finden. Schön. 15. Gulden hier. 10. 11, 13. 14, 15. Besten Dank, Mine. So. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt ein Stück Brot und Käse mit mir essen und eine Flasche Bier trinken. Als Unterlage für meine Reise nach Mittelhanis? Mache ich, danke, Mine. Er hatte diese langsame, resignierte, aber beharrliche Art, die Typen wie ihm zu bescheidener Würde verhilft. Merkwürdig, dachte ich. Es gibt Menschen, denen der Gauner gar nicht schlecht steht. Man weiß, dass Böses in ihnen steckt, aber man bringt es nicht fertig, es wirklich wichtig zu nehmen. Charlie war von der gleichen Sorte. Da. Die Fähre nach Mittelhanis. Auf Ausfahrt. Der Käse ist sehr schön reif. Ist das die Fähre, die Sie nehmen wollten? Ja, Mr. Furs. Für die ich Ihnen einen 15-Gulden-Fahrschein gekauft habe. Ja, Mine. Im November 1944 hatten holländische Partisanen ein Motorboot der deutschen Marine im Haring Fleet, einer der Maasmündungen, versenkt. Sie ahnten nicht, dass mit dem Boot Diamanten im Werte von 250.000 Pfund untergegangen waren, die Beute eines Nazi-Raubzugs auf die Nieuwe Hollandse Bank. 10 Jahre später war ein Charterpassagier namens Isaac Slüter an Bord meiner Yacht, der Arletta, gestorben. Von Inspektor Molinar von der Rotterdamer Polizei, der mich am nächsten Tag verhörte, erfuhr ich, dass Slüter ermordet worden war. Er war ein Diabetiker, jemand hatte seine Insulinvorräte vertauscht und er war an einer Überdosis gestorben, die er eingenommen hatte. Ich hatte dem Inspektor verschwiegen, dass ich bei Durchsicht von Slüters Aktentasche Dokumente gefunden hatte, in denen die Geschichte des Überfalls auf die holländische Bank berichtet wurde, sowie eine Seekarte mit der genauen Lagebezeichnung des Wracks. Vorausgesetzt, ich konnte einen geheimnisvollen Punkt an Land finden, der Seven Fliegen oder die Sieben Fliegen genannt wurde. Leider war ich, wie es schien, nicht der Einzige, der im Besitz dieser Information war. Schade, dass Sie schwimmen können, Decker. Oh, keine Sorge, Mr. First. In 2 Stunden geht wieder eine. Schmeckt Ihnen der holländische Käse? Oh ja. Ah, dann müssen Sie unbedingt mal nach Gouda fahren. Eine richtige Käsestadt. Oh. Riecht schon von Weitem. Wie eng sind Sie an Rona gebunden? Oh, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich hätte gedacht, eine sehr einfache Frage. Dann will ich Ihnen eine einfache Antwort geben. Ich bin 30 Gulden eng an Rona gebunden. 30 pro Tag plus Gratifikation nach erledigtem Job. Und wie hoch ist diese Gratifikation? Das ist noch nicht festgelegt. Und wann ist der Job bzw. Ihr Teil des Jobs erledigt? Das weiß ich nicht, Mr. Foss. Das wissen Sie nicht. Nein. Aber Sie wissen doch, um was für eine Geschichte es sich hier handelt. Ich kann es mir nur zusammenreiben. Und was reimen Sie sich zusammen? Oh, das Geld drin ist, das ist mal sicher. Tja. So viel Geld, dass es sich für Sie oder für Mine Rona gelohnt hat, einen Mann namens Slüter umzubringen. Soll ich Ihnen einen guten Rat geben, Mr. First? Warum nicht? Einen guten Rat. Ja, bitte, bitte. Fahren Sie nach England zurück. Ist das alles? Das müsste einem vernünftigen Menschen reichen, meine ich. Holland ist schön, aber es gibt zu viel Wasser bei uns und zu viele einsame Winkel. Ach, wissen Sie, manch einer liebt die Einsamkeit. Oder gewöhnt sich jedenfalls dran. Und was das Wasser betrifft... Was das Wasser betrifft, Minier, da kann es sein, dass einer verschwindet und nie mehr gefunden wird. In Holland stieb zum Beispiel, da kann man einen Mann in Schlick packen und nach ein paar Tiden liegt er schon 8 Fuß tief und nach ein paar Tagen ist er für immer weg. Naja. Im Krieg sind viele Deutsche auf diese Weise verschwunden. Tja, ich werde dran denken. Möchte ich bezweifeln. Ja. Also, ich schwinge mich jetzt auf mein Rad und fahre zur Landestelle. Dann habe ich noch Zeit für ein Schläfchen im Warteraum. Danke fürs Essen, Mine. Oh, bitte, bitte. Ich würde Sie lieber nicht wiedersehen, aber ich fürchte... Da war das Mädchen Konstanta Straatsma, die auf Slüter gewartet hatte. Sie sagte, er sei für sie in England geschäftlich unterwegs gewesen. Sie betrieb einen Schlepperdienst, den sie von ihrem Vater geerbt hatte. Sie gefiel mir, aber ich wusste nicht, ob ich ihr vertrauen konnte. Dann war da ein Mann namens Ninos Rona, der sich ins Spiel zu drängen versuchte. Er hatte mir eine 50-50-Partnerschaft angeboten, aber ich wollte davon nichts wissen. Der Kerl hatte alle Kennzeichen eines Gangsters von Format. Mein alter Kriegskamerad Charlie Pons hatte das bestätigt und mich vor Rona und seiner Freundin Elsa gewarnt. Charlie war ein Schuft. Er hatte mich schon manchmal für seine Schmuggelgeschäfte benutzt, aber er kannte sich überall aus und ich wusste, dass ich seine Hilfe über kurz oder lang brauchen würde. Das Wichtigste meiner Papiere, auf dem die 7 Fliegen eingezeichnet waren, hatte ich bei ihm deponiert. Trotz seiner Warnung ließ ich mich von Elsa überreden, mich mit ihr am Abend im Drehbrücken-Club zu treffen. Elsa interessierte mich und ich fand sie auch recht charmant. Ich mochte sie eigentlich, auch wenn sie bestimmt von der Sorte war, die man umso weniger schätzt, je besser man sie kennt. Der Drehbrückenclub war ein großes, weitläufiges Fachwerkgebäude. Es hatte mehrere Barräume, einen großen Tanzsaal und an der Rückseite einen kleinen, mit Tuinen in Kübeln umstandenen Freiplatz. An der hinteren Schmalseite des Saales war das Orchester vor einer Kulisse von gelbem und grünem Polderland mit Windmühlen und schweren friesischen Kühen auf drei kleinen Brücken postiert. Die Beleuchtung war schlecht, die Kapelle weder noch, und über dem Ganzen hing Lethargie. Die Anwesenden hatten anscheinend längst aufgegeben, auch nur so zu tun, als vergnügten sie sich. Ich setzte mich in eine Ecke und bestellte mir was zu trinken, und als ich mein Glas gerade ausgetrunken hatte, kam sie, die schöne Elsa. Ach, da bin ich aber sehr froh, dass Sie gekommen sind. Wenn Ninus von unserem Rendezvous wüsste, gäbe es allerdings Ärger. Ärger gibt's sowieso, habe ich das Gefühl. Ne? Nicht, wenn Sie gescheit und vernünftig sind. Gescheit und vernünftig. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich weiß immer sehr schnell, wen ich vor mir habe. Wollen wir uns nicht raussetzen? Die Luft ist dir so schlecht, oder? Ja, bitte, wenn Sie wollen. Selbstverständlich von mir aus. Sie sehen so nachdenklich aus. Kein Wunder. Ich denke tatsächlich nach. Und worüber? Wie gut kannten Sie Slüter? Ich bin ihm ein- oder zweimal begegnet. Und Ihr Mann? Ninus kannte ihn besser. Ach, er war ein vertrockneter alter Knacker. Woher kannte er ihn? Sie haben irgendwann einmal zusammen bei den Alliierten gearbeitet. Slüter war für die Kriegsschädenkommission tätig, nicht wahr? Ich glaube. Das wissen Sie doch. Schön, ich weiß es. Er muss damals an interessante Informationen herangekommen sein. Oh ja. Wertvolle Informationen. Sagen Sie, waren Sie jemals in England? Ich? Nein. Nein. Aber wenn Sie eine Koje frei haben auf der Rückfahrt, ich komme gern mit. Das ist ja nett, aber das steht im Augenblick gar nicht zur Diskussion. Woher wusste Ihr Mann so viel von Slüters Geschäften? Da bin ich überfragt. Ach, da sind Sie überfragt. Ich bin überfragt. Ninus erzählt mir nicht viel von seinen Geschichten. Noch eine Zigarette? Ja? Bitte. Danke. So. Jetzt können Sie langsam losschießen. Sie sind so direkt, so ungeduldig. Sie haben am Telefon gesagt, es sei wichtig, dass wir uns treffen. Also, was wollten Sie mit mir besprechen? Ja, es ist wichtig. Sehr wichtig. Ja? Bitte, nur los. Sie haben nicht vor, mit Ninus zusammenzuarbeiten, oder? Nein. Das wusste ich. Ich habe es ihm ja auch gesagt. Aber auch Männer haben Laune, oder? Ja, natürlich. Obwohl sie mir eigentlich nicht vorkam wie jemand, der leicht seine Meinung ändert. Jedenfalls nicht, was die Zusammenarbeit mit ihrem Ninus betrifft. Wenn ihm das aufgeht, dann wird er böse. Und zur Polizei können Sie auch nicht gehen. Nein, zur Polizei kann ich nicht gehen. Eben, das ist die Lage. Aber wenn Sie wirklich gescheit sind, dann kommen wir ohne Schwierigkeiten dabei weg. Wir? Sie und ich. Wir könnten uns zusammentun. Ist das die wichtige Sache, die Sie mit mir besprechen wollten? Natürlich. Sie wissen, warum ich Ihnen diesen Vorschlag mache? Ich habe eine Theorie, aber die behalte ich vorläufig noch für mich. Sie gefallen mir. Danke. Wir kämen gut aus, bestimmt. So, meinen Sie. Mehr Komplimente kann ich Ihnen im Augenblick nicht machen. Nein, kaum. Also, wie würden Sie sich das denken? Sie müssten Ninus erklären, dass Sie mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und dann? Dann, wenn es soweit ist, dann werden Sie und ich... Ja. Das Schlusskapitel kann ich selbst schreiben. Und wohin segeln wir, wenn es soweit ist? Ach, irgendwohin, wo die Sonne nicht nur einen Tag in der Woche scheint. Wo man sich in der richtigen Gesellschaft ungestört wohlfühlen kann. Dafür brauchten Sie aber einen Pass. Wieso? Ich habe doch einen Pass. Hey, geben Sie mir mal meine Tasche. Keine Angst, ich stehle Ihnen nichts. Naja, Sie haben meinen Pass. Sag ich doch. Mit einer sehr guten Fotografie. Nur einem anderen Namen. Ich dachte, Sie hießen Elsa Liefen. Ich habe einen anderen Pass mit meinem richtigen Namen zu Hause. Manchmal ist es nützlich, zwei Pässe zu haben. Oh ja, sicher, sicher. Wem sagen Sie das? So, hier bitte. Ihr Pass und Ihre Tasche. Danke. Aber Sie haben mir immer noch keine Antwort gegeben. Wollen wir uns zusammentun? Darf ich meinerseits eine Frage stellen? Natürlich. Wie lange haben Sie sich als Krankenschwester betätigt? Als Krankenschwester? Ja. Woher wissen Sie das? Es steht nicht in Ihrem Pass, aber ich habe meine Quellen. Ninus hat Sie unterschätzt, das sehe ich schon. Das kann sein. Mit Ihnen wird es wirklich Ärger geben. Aber nicht für mich, wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen. Ich überlege nur, wie lange würde unsere Partnerschaft Bestand haben? Vergessen Sie nicht, Slüter wurde ermordet. Ja, das hat Ninus mir erzählt. Ja, das hat Ninus Ihnen erzählt. Und ich erzähle Ihnen auch etwas. Slüter starb, weil ihm irgendjemand seine Insulinkapseln vertauscht hat. Wenn er nicht umdisponiert hätte und einen Tag früher als vorgesehen zu mir gekommen wäre, hätte der Tod ihn in seinem Hotel in England ereilt. Sie müssen unvorsichtig gewesen sein, dass er seinen Plan änderte. Ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Doch, doch, Sie verstehen ganz gut. Die Person, die ihm die Kapseln vertauscht hat, muss ihm sehr nahe gestanden haben. Sehr nahe. Näher, als wir uns je stehen würden. Dann soll ich weiterreden. Nur zu. Ich bin nicht beleidigt, wenn Sie solche Sachen denken. Aber Sie irren sich gewaltig. Oh, das tut mir leid. Sie haben gesagt, Sie seien nie in England gewesen. Nein. Nein, noch nie. Ihr Pass enthält aber einen Ausreisestempel aus Großbritannien mit dem Datum des Tages, an dem Slüter zu mir an Bord kam. Ich möchte vermuten, Sie haben ihm dasselbe Angebot gemacht wie mir eben. Wären Sie nicht frech? Was fällt Ihnen ein? Man hat dasselbe Angebot wie mir eben, nur war er so dumm, es anzunehmen. Der Rest war für eine gelernte Schwester keine Schwierigkeit. Nein, danke. Danke, kehren Sie zu Ihrem Ninus zurück und sagen Sie ihm, ich suche nach wie vor keinen Partner. Sie Dummkopf, Sie. Das werden Sie noch bereuen. Gegen 9 Uhr nahm ich eine Straßenbahn zum West Plain und ging von da zu Fuß zur Willemsbrücke. Es war Niedrigwasser. Gegen den rötlichen Schimmer der Stadt streckten aber Dutzende von Kränen ihre eckigen Hälse wie weidende Giraffen in den Rauch der Werften und Raffinerien. Ich war mit meinen Gedanken bei Constanta Straatsma. Sie musste inzwischen in Rotterdam sein. Ihr Schlepper, die Seehund, hatte seinen Liegeplatz im Maxhafen, einem Dock auf der anderen Seite des Flusses. Ich überquerte die Brücke und verirrte mich. In einer Seitenstraße ging ich in eine kleine Bar, um nach dem Weg zu fragen. An einem Tisch in der Ecke spielten 4 Matrosen Karten und der Barmann war damit beschäftigt, das Preisschild des neuen Spiegels über der Theke abzukratzen. Er sah mich eintreten und nickte meinem Spiegelbild zu. Abend. Abend. Ein Cognac, bitte. Ein Cognac. Hm. Bitte, Mine. Danke. Warmer Abend heute, nicht? Naja, sehr warm. Wie finde ich den Maxhafen? Maxhafen? Nichts leichter als das. Immer rechts an der Rückseite der Werft entlang. Dann, wenn Sie nicht aufpassen, fallen Sie schon rein. Na schön, dann passe ich auf. Ja, das tun Sie mal. Sind Sie Engländer? Wie kommen Sie darauf? Oh ja, man lernt's. Wie heißt denn Ihr Schiff? Arletta. Arletta? Nie gehört. Arletta? Welche Reederei? Hieß Fliegen, wissen Sie? Ach, das war ein Familiensitz, ja, nicht wahr? Ja. Es waren 7 Brüder und einer von ihnen hatte dann wohl den Einfall mit diesem Tor. Hm. Die 7 Fliegen als eine Art Wappen, nicht? Aber am Ende lebte, glaube ich, nur noch einer hier auf der Insel. Und das Haus hat seit damals mehrfach den Besitzer gewechselt. Meiner Familie gehört es jetzt in der 3. Generation. Aber jetzt rudern Sie los. In 10 Minuten ist es stockdunkel. Und geben Sie Acht, dass Sie nicht auf Grund laufen. Tja, das war's also. Die 7 Fliegen. Eine 250.000 Pfund wartete darauf, gehoben zu werden. Mit Hilfe der Einzeichnungen auf dem Passpapier, das ich bei Charlie deponiert hatte, müsste sich der genaue Ort, an dem Boot und Steine gesunken waren, bestimmen lassen. Und wenn dieser Ort sich nah am Inselufer befände, würde kein großer Aufwand für die Bergung nötig sein. Aber rasches Handeln war jetzt gefragt. Und Charlie musste verständigt werden. Nur er konnte die Steine verkaufen. Seine Hilfe war unentbehrlich. Zurück an Bord gab ich meiner Arletta wieder ihren richtigen Namen. So kurz vor dem Ziel wollte ich es nicht wegen einer Lappalie mit den Behörden zu tun bekommen. Weiter konnte ich jetzt in der Nacht leider nichts unternehmen. Ich musste der Sandbänke wegen liegen bleiben. Auf Grund zu laufen wollte ich trotz allem nicht riskieren. Ich nahm mir vor, gleich in der Morgendämmerung Anker zu lichten und hoffte, Rona dann noch nicht auf meiner Spur zu finden. Aber für alle Fälle holte ich, bevor ich mich ausstreckte, die 08 aus ihrem Versteck und reinigte sie. Ich erinnere mich an ein Gefühl von, von absoluter Entschlossenheit. Wenn nötig, würde ich die Waffe ohne Skrupel benutzen. Ich wachte wieder auf, als es noch dunkel war, und brauchte mir Kaffee. Dann ging ich an Deck, um die Ankerleine nachzusehen. Es nieselte ein wenig, aber es wurde langsam heller. Ich schätzte, dass ich in 10 Minuten Licht genug haben würde, um Anker aufzugehen. Ich begab mich wieder nach Achtern, um meinen Kaffee zu trinken. Als ich gerade dabei war, alles fertig zu machen, hörte ich das gleichmäßig klopfende Geräusch eines sich rasch nähernden Dieselmotors. Ich kontrollierte noch einmal meine Pistole und wartete. Eine weiße Motorjacht kam um die Insel herum auf mich zu. Es war der Typ Fahrzeug, der einem Seemann ins Herz schneidet, ein schwimmendes Mini-Luxushotel. Aber das Boot selbst störte mich im Moment weniger als sein Eigentümer. Rona stand auf dem Vordeck, lächelnd. Und wer immer das Ruder führte, verstand seinen Job. Er nahm der Arletta den Wind aus den Segeln und legte die Yacht in Louvre in einem Yardabstand neben sie. Ich ging nach vorn mit einem Fender in der einen und der Pistole in der anderen Hand. Guten Morgen, Mr. Furs. Sie sind ja ein Frühaufsteher. Zwangsläufig. Halten Sie Abstand, Rona. Ich schieße, wenn es sein muss. Nicht der geringste Grund, mein Lieber. Ich bin nur gekommen, um ein bisschen mit Ihnen zu plaudern. Dann hätten Sie sich die Fahrt sparen können. Mr. Furs, seien Sie doch friedlich. Wir haben so viel Gesprächsstoff. Darf ich an Bord kommen? Bleiben Sie, wo Sie sind, Freundchen. Ich verstehe Sie auch so. Ich habe gute Ohren. Aha. Sie sind wenigstens bereit, zuzuhören. Das hängt davon ab, was Sie zu sagen haben. Was ich zu sagen habe, Mr. Furs, ist nur für Sie bestimmt. Ich würde es lieber etwas privater abmachen. Ja, aber ich möchte mich erst noch für die Behandlung entschuldigen, die man Ihnen angedeihen ließ. Ich habe mich geirrt, was Sie betrifft. Verbindlichsten Dank. Nein, im Ernst, Furs. Das ist doch lächerlich. Lassen Sie mich rüberkommen. Sie haben Ihre Pistole, ich bin unbewaffnet. Und was wollen Sie denn mehr an Sicherheit? Na schön, auf 5 Minuten. Sehr edelmütig von Ihnen. Peter, leg noch eine Winzigkeit nach Steuerbord. Ja, gut so. Okay. Peter, mach du inzwischen eine kleine Spazierfahrt, während ich mit Mr. Furs spreche. Peter scheint ja ein vielseitiges Talent zu sein. Geht mit dem Apparat um wie mit dem richtigen Boot. Doch, ein brauchbarer Bursche. Mhm. Darf ich noch einmal erklären, wie sehr ich bedauere, dass er so übereifrig war, als Sie neulich abends getroffen haben? Das Treffen war ganz auf seiner Seite. Also, was wollen Sie? Ihre Arletta gefällt mir, Mr. Furs. Die kreuzt im Zweifelsfall über jedes Wasser. Wie? Kommen wir zur Sache. Jawohl. Ja, ich dachte nur für einen Moment, wir könnten vielleicht doch unsere gegenseitige Abneigung überwinden. Keinerlei Hoffnung. Naja, genau genommen ist es auch egal. Was uns verbindet, ist stärker als Freundschaft. Und das wäre? 250.000 Pfund. Sie verstehen mich. Das sehe ich Ihnen an. Ich verstehe Sie ausgezeichnet, aber ich wiederhole, ich bin nicht interessiert. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Sie sind mir bis jetzt noch voraus, Mr. Furs. Aber abschütteln werden Sie mich nicht. Ich kann warten. Sie suchen etwas hier in der Gegend, was Ihnen den Schlüssel gibt zu der Sache. So viel hat Elsa von Slüter erfahren. Ich glaube nicht, dass Sie schon gefunden haben. Aber Sie werden es finden. Und dann stehe ich neben Ihnen. Verlassen Sie sich darauf. Wenn Sie Ihre Hand an die 250.000 Pfund legen, bin ich dabei. Und dann sind Sie an Partnerschaft interessiert. Nicht so voreilig, Rona. Im Augenblick weiß ich noch nicht einmal, ob ich nicht zur Polizei gehe und die ganze Geschichte auspacke. Da können Sie sehen, wo Sie bleiben, samt Ihrer Elsa. Bitte sehr, nur zu. Aber wissen Sie, was dann passiert? Dann schwören Elsa und ich, dass Sie mit von der Partie waren und alles wussten. Inspektor Molinar ist ein misstrauischer Mensch. Es wird ihm einleuchten, dass Sie nach Rotterdam gekommen sind, um mich zu treffen. Es wird ihm einleuchten, dass wir uns für heute Morgen hier verabredet haben. Es wird ihm einleuchten, dass wir zusammenarbeiten. Also, das überlegen Sie sich besser nochmal. Wenn Sie uns anzeigen, hängen Sie mit drin. Einigen Sie sich mit mir und Sie werden sehen, ich halte mich an Abmachungen. Sie verschwenden Ihre Zeit, Rona. Und die 5 Minuten sind rum. Na schön. Ich habe Sie gewarnt. Furs, ich bleibe in der Nähe. Ich greife nicht mehr ein bis zum letzten Moment. Aber dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Leben Sie wohl. Hallo? Charlie? Ja? Hier Furs. Oh, wie geht's? Ist ich spreche von Dordrecht aus. Bin gerade angelangt. Oh. Ja, sei still und hör zu, Charlie. Es ist soweit. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Kannst du kommen? Ja, ja. Wann? Nächste Woche? Nicht früher? Warten Sie mal. Ja, morgen Abend um 6. Na gut, dann morgen Abend um 6. Und bring das Kuvert mit, hörst du nicht vergessen. Die Sache ist heiß, Charlie. Ich weiß, ich weiß. Blödel hier nicht rum, richtig heiß. Ja? Capitano? Guten Abend. Aber 6 Uhr hatten Sie gesagt, ne? Gut, dass ich was nachzudenken hatte. Entschuldige, Charlie. Ich war den ganzen Tag weg. Ja. Komm, hol dir was zu trinken. Ja, ich hab mich schon bedient. Ne? Na ja, dann gib mir auch was. Jo. Sie haben sich ein Mädchen angelacht, Capitano? Ja, ich habe eine junge Dame ausgeführt. Sagen wir so. Ich weiß. Dankeschön. Woher weißt du? Und Sie wurden gesehen. Cheers. Cheers. Hast du den Umschlag mitgebracht? Na klar. Hier. Sollte ich jetzt nicht langsam ein bisschen mehr erfahren? Doch, doch. Mach die Luke dicht. Okay. So, dann sieh dir mal die Karte hier an. Yes, sir. Also, da. Ein Stück Postpapier mit 3 Kreuzen und einem gepunkteten Kreis. Sagt dir nichts, oder? Nee, aber es riecht nach Geld. Jetzt pass auf. Wenn ich dieses Stück Postpapier hier auf die Karte lege, und zwar so, dass sich das mittlere Kreuz unter dem 7 Flächen steht. Ja, ja. Das ist übrigens Slüters Handschrift. Dass sich das mittlere Kreuz mit der Insel Krabbensblatt deckt. Ja, ja. Aha. Was denn? Aha? Ja, wenn das mittlere Kreuz über dem Haus auf Krabbensblatt liegt, dann treffen die beiden anderen auf 2 Kirchen. Eine in Mittelharnis, die andere in Gautswart. Also? Also werden wir reich sein, und zwar sehr bald. Siehst du den kleinen gepunkteten Kreis? Ja. Innerhalb dieses Kreises liegt ein versenktes Motorboot. Und in diesem Motorboot befindet sich eine Kassette. Und in dieser Kassette befinden sich Diamanten im Wert von 250.000 Pfund. Wir müssen sie nur aufholen, Charlie. Aber einfach nur so? Naja, mehr oder weniger. Wenn ich die Kreuzpeilung von den 7 Fliegen und den beiden Kirchen habe, dann müsste soweit alles klar sein. Ich glaube nicht, dass das Wasser dort tiefer ist als 2 Faden. Bei Niedrigwasser müsste ich gut runterkommen. Ja. Nur, wenn die Kassette versteckt ist, brauchen wir eine Taucherausrüstung. Könntest du die beschaffen? Na, für 250.000 Pfund kann ich alles beschaffen. Also deswegen fragten Sie, ob ich schon mal mit Diamanten zu tun hatte. Sind die Steine ungeschliffen? Ja. Das ist gut, das vereinfacht die Sache. Aber wissen Sie auch, was Sie da angehen wollen? Ich meine, das ist was anderes als Schmuggel, ne? Das ist, ich weiß, was es ist. Keine Sorge, Charlie. Ich glaube, mein Gewissen wird die Belastung schon überstehen können. Was? Na okay, dann organisieren wir das. Aber vielleicht zuerst noch ein bisschen Aufklärung, ja? Tja, also, eine Nazi-Bande hat im Krieg eine Bank in Rotterdam überfallen und wurde ihrerseits von Widerstandskämpfern samt Boot und Beute auf Grund geschickt. Slüter war während seiner Arbeit für die alliierte Kriegsschädenkommission auf die Sache gestoßen und hat später auf eigene Faust versucht, die Einzelheiten ausfindig zu machen. Zunächst vergeblich, bis er auf die Spuren des einzigen Deutschen stieß, eines gewissen Oberleutnant Maserling, der die Geschichte überlebt hat und danach in britischer Kriegsgefangenschaft gestorben ist. Also bei den englischen Bauern, dem Maserling, zur Arbeit zugewiesen worden war, fand Slüter zu guter Letzt, das heißt vor einer Woche ungefähr, hinterlassene Papiere, darunter die Seekarte und das Stück Postpapier. Ja, ja. Zu irgendeiner Zeit hatten Rona und Elsa von Slüters Bemühungen Wind bekommen. Sie töteten ihn, nachdem er auf die entscheidenden Informationen gestoßen war. Nur konnte Slüter sich und die Papiere noch an Bord der Aletta bringen, bevor er starb. So ist das also. Ja. Und was genau weiß Rona? Oh, viel zu viel, aber nicht genug, um uns die Sache wegzuschnappen. Mhm. Er vermutet, dass ich jetzt die Informationen besitze und der Auffindung des Schatzes sehr nahe bin. Ja, ja, ja. Er liegt hier in der Gegend auf der Lauer und will mich sozusagen als Lotsen benutzen. Ja, den Rona überlassen Sie mal mir, Kapitän, und mit dem werde ich schon fertig. Aber was ist mit dem Mädchen, Konstanta Stratma? Sie muss doch auch etwas wissen. Sie kam ihm doch entgegengefahren. Sie sagt, Slüter habe ihr irgendwelche Maschinenteile in England besorgen wollen. Das behauptet auch Inspektor Molinar. Sie waren heute mit ihr zusammen? Mhm. Hm. Gefällt sie Ihnen? Sie gefällt mir. Worauf willst du hinaus, Charlie? Oh, ich will auf nichts hinaus, Capitano. Nur, dass sie mir verliebt aussahen, vorhin als sie hereinkam, und nicht unbedingt in eine 500.000 Pfund, möchte ich sagen. So? Und das macht mich leicht bedenklich. So was stört die Konzentration. Naja, keine Sorge. Wir haben einen Ausflug gemacht, das war alles. Also mach dir keine Gedanken, okay? Okay, wenn Sie es sagen. Ah, dann können wir ja ans Werk gehen. Ja. Ich bleib hier heute Nacht und morgen früh sehen wir uns die Stelle mal an, damit wir wissen, ob und was wir an Geräten brauchen. Ja, ist gut. Ich gehe jetzt telefonieren und um Ihre Büchsenküche etwas aufzuhelfen, werde ich unseren frisch geräucherten Aal mitbringen. Ach, dann kommt ein weißes Boot auf, Capitano. Aha. Gib mir mal das Glas. Hier. Danke. Und nimm das Ruder, bitte. Jo. Sobald ich die Fähre auslaufen sah, ging ich an Land. Den Tag über, immerhin, durfte ich noch eine Galgenfrist haben. Ich begab mich zum kleinen Postamt des Orts. Hinter dem Schalter saß ein Bleichgesicht und sortierte Briefe. Ob er ein Haus, einen Platz, irgendetwas, das Seven Fliegen hieß, kenne? Nein. Oder jemand mit Namen Fliechen, der vielleicht in der Gegend lebte. Nein, bestimmt nicht. Das machte ihn ärgerlich. Er lebe schließlich seit 40 Jahren hier. Nie habe er einen Fliechen gekannt, nie eine Postsache an einen Fliechen zu Gesicht bekommen. Weiter unten gäbe es ein Café, ich könne mich ja dort erkundigen. Gut, ich fragte die Frau, die mir eine Tasse Kaffee brachte, und die vier Männer, die in der Ecke Billard spielten, vergeblich. Dann war ich wieder draußen. Ich fühlte mich niedergeschlagen. Na, vielleicht hatte es auch sein Gutes. Es rettete mich vielleicht vor meiner eigenen Sturheit. Andererseits, eine 500.000 Pfund ist eine 500.000 Pfund. Und ich konnte sie so gut gebrauchen. Ein alter Mann, ein sehr alter Mann, der auf einem Steinpfosten neben der Tür saß, erhob sich und nickte mir freundlich zu. Er trug kleine goldene Ohrringe und eine rote wollene Jacke. Ah ja, das ist Ronas Boot. Was? Wenn man diese Abnormität so nennen kann. Wie lange bis er aufgeholt hat? 2-3 Minuten, aber Moment, halt mal. Jetzt ändert er den Kurs, er dreht ab. War denn das bestimmt? Ja, ja, der stand ja groß auf dem Vordeck, in weißen Hosen und weißer Segelmütze. Der passende Aufzug für seine Rolle. Ja, warum dreht er denn ab? Er will uns nur zeigen, dass er da ist, vermute ich. Aha. Hält auf Helleflotsleus zu, wie es aussieht. Geht da vor Anker wahrscheinlich für die Nacht. Aber wir fahren weiter. Und ob wir weiterfahren. Geh mal runter und wirf den Motor an. Ja. Ich takle ab. Bei Flaute kreuzen wir ein andermal. Je eher wir zum Loten kommen, desto besser. Na, wie sieht's aus, Capitano? Brauchen wir eine Taucherausrüstung? Nein, nein, brauchen wir nicht. Alles zwischen 3 und 3,5 Faden. Mhm. Bei Niedrigwasser dürfen es nicht mehr als 2 sein. Das ist ja prima. Also nimm an, das Boot steht 5 bis 6 Fuß hoch. Dann werden es kaum mehr als 9 Fuß Wasser drüber. Also mit Glück sogar vielleicht nur 6. Nee, wir kommen ohne Ausrüstung aus. Und wann haben wir Niedrigwasser? In 6 Stunden, gegen 22 Uhr. Wir fahren mit dem Ding hier raus, das macht nicht so viel Krach. Und du bleibst im Boot. Ja, aber so leicht werden wir den Rona nicht los, Capitano. Ich habe einen anderen Plan. Ja? Wir fahren nach Helleflotsleus und Angern. Das macht den Rona fürs Erste glücklich. Und dann rufe ich meine Mama an und sag ihr, sie soll kommen, wenn es dunkel ist. Warum denn das? Ja, morgen, wenn wir auslaufen, hat sie altes Zeug von Ihnen an, verkleidet sich als Capitano. Das geht schon, die ist lang und dürre. Aber wir lassen sie nicht erst an Deck, wenn Rona das erste Mal an uns vorbeigerauscht ist und Sie, der echte Capitano, mit dem Dingi abgelegt haben. Dann können sie ungestört tauchen und suchen und wir kreuzen auf und ab und führen unseren Verfolger an der Nase rum. Abends fahren sie dann mit dem Dingi nach Mittelarnis und kommen mit der Fähre wieder rüber. Am nächsten Tag nehmen Sie die frühe Fähre zurück und die Aletta bleibt vor Anker. Ich lege an Deck und rauche meine Zigarre in der Sonne. Ja, das ist ja fein. Und der Rona ist gründlich verwirrt. Sollten Sie in 2 Tagen den Schatz noch immer nicht gehoben haben, besorgen wir uns Taucherzeug und entwerfen einen neuen Plan. Das ist ja völlig verrückt. Aber gar nicht so schlecht. Hä? Nur werden wir uns noch einiges dazu überlegen müssen. Oh, keine Sorge, das ist meine Stärke. Das Tauchen überlasse ich Ihnen, Kapitän. Ach so, vielen Dank. Ich kann nicht schwimmen. Aber mein Köpfchen steht ganz zu Ihrer Verfügung. So, und jetzt auf nach Helleflutz-Lois. Könnten wir in 1 Stunde schaffen, oder? Mhm. Okay, Capitano, vorne ist alles fest. Haben Sie gesehen, wo Rona liegt? Ja, er ist durch die Schleuse gegangen und ankert im Vorne-Kanal. Klar das Deck auf, Charlie. Ich berge das Großsegel. Das können Sie sich ersparen, Mr. Firth. Ach, Inspektor Molyneux. Was führt Sie zu mir? Sie, Mr. Firth. Und die beiden Zöllner? Das erfahren Sie noch, Mr. Firth. Und warum kann ich es mir ersparen, das Großsegel zu bergen? Weil Sie die Nacht nicht hier im Hafen verbringen werden, Mr. Firth. Sein Cockney-Englisch war echt. Ich habe da gehört, was Sie fragten gerade. Aber Ihr Holländisch ist nicht so doll. Sie sind Engländer, wie? Ja. Ich bin nicht Engländer, ich bin Holländer. Aber das hören Sie mir nicht an. Gehen wir hier entlang, ja? Ja, bitte. Hab's mir gleich gedacht, dass Sie Engländer sind. Kennen Sie Gravesend? Oh, ja, ja, das kenne ich. Haben Sie da Ihr Englisch gelernt? Ja, da habe ich viele Jahre gearbeitet. Boote gebaut, Themseschlepper. Mhm. Oh, das war lange vor Ihrer Zeit. Meine Frau habe ich dort geheiratet. Ja. Auch lang vor Ihrer Zeit. Jetzt bin ich wieder hier und lebe von Almosen. Ja, aber das ist Ihr Land. Mein Land, ja, aber Almosen, das taugt nichts. Mein Neffe ist geizig, das glauben Sie nicht. Bett und Essen, eine Unze Tabak die Woche, ein paar Gulden für ein Bier. Ein guter Junge, aber geizig, geizig. Hier, haben Sie 5 Gulden. Oh. Ja, trinken Sie mal eins auf mein Wohl. Oh, danke. Danke, kann mir nicht leisten, Nein zu sagen. Sie suchen einen Freund, ja? Hm. Fliegen? Ja, kennen Sie ihn? Ja, will ich meinen, komm jeden Tag bei ihm vorbei, wenn ich meine Frau besuche. Sie hat mich verlassen. Wollen Sie zu ihm? Ja, bringen Sie mich zu Fliegen und Sie kriegen 20 Gulden. Oh, 20? Ja. Haben Sie gesagt 20? Natürlich, wenn Sie mich zu Fliegen bringen. Na, dann nur mit. Aber ja, nicht so schnell. Meine Beine sind nicht mehr die jüngsten. Ja, in Gravesend, da ließ ich leben. Soll aber auch nicht mehr so sein, wie es war. Naja, das wäre alles. Zu meiner Zeit war die Themse voll von großen roten Seglern im Wind. Wie so ein Zug Flamingos. Jetzt ist da nur noch Sprit und Ölgestank. Ja, ja. Kein Fluss in ganz Europa, der nicht stinkt wie eine Kloake. Ja, da haben Sie recht. Wissen Sie, was das ist da, hinter dem Tor? Ja, das sieht aus wie ein Friedhof. Ja, ja, ja, das ist es. Das ist es. Ein hübscher Friedhof. Und da geht unser Weg auch lang. Mhm. Kommen Sie. Klemmt ein bisschen das Tor. Ja. Ja. Hier entlang. Ja. Sehen Sie den neuen Grabstein da? Mhm. Das ist meine Frau. Hab ja gesagt, sie hat mich verlassen. Ach so. Aber ich besuche sie jeden Tag. Ja, ja. Ja, das ist sie, meine Frau. Und ja. Der davon, das ist Fliegen. In Memoriam, Johannes Fliegen, de Krabbensblad. Überleben in het Jahr des Herrn 1799. Ja, das ist Fliegen. Oh, 20 Gulden gibt's, haben Sie gesagt, wenn ich Sie zu Fliegen führe. Und da ist er, der einzige Fliegen, weit und breit. Erst als ich wieder an Bord der Arletta war, kam mir der Gedanke, dass der alte Mann seine 20 Gulden vielleicht doch verdient hatte. Johannes Fliegen hatte auf Krabbensblad gelebt und Krabbensblad war eine kleine Insel vor Tien gemeten, das wusste ich. Ich beschloss, mich dort umzusehen. Ich segelte das Foylegat entlang, ankerte wegen der vielen kleinen Sandbänke eine halbe Meile vor Krabbensplatt in 3 Faden Tiefe und ließ das Dinghy zu Wasser. Der See zu hatte die etwa 50 Hektar große Insel offenbar gutes Weideland. Ich fand eine Mole, an der ein Motorboot lag, und machte fest. Dann sah ich das Haus, einen alten, noblen Bau, flankiert von Pappeln. Ich ging langsam den von der untergehenden Sonne beschienenen Kiesweg hinauf. Von hier also stammte vermutlich Johannes Fliechen, der mich bereits 20 Gulden gekostet hatte. Aber würde die Investition sich lohnen? Hatte das Haus irgendetwas zu tun mit den 7 Fliechen, die ich so verzweifelt suchte? Ich kam an ein schmiedeeisernes Tor, aber erst als ich schon halb hindurchgegangen war, drang bis in mein Gehirn, was meine Augen soeben gesehen hatten. Da waren sie ja. In das reiche Blumengeschnörkel des Gitterwerks eingearbeitet, streng in der Form, 7 handgroße Fliegen. 7 Fliegen. Ich zündete mir eine Zigarette an und starrte auf das Tor. Über den Hof kam ein alter Mann auf mich zu. Guten Abend, Minerva. Guten Abend. Guten Abend. Wünschen Sie etwas? Ach, nein. Nein, ich wollte mich nur umsehen, wenn Sie erlauben. Bitte sehr, bitte. Ja, es gibt nicht viel zu sehen bei uns. Und ich wollte fragen, ob Sie mir ein paar Eier verkaufen könnten. Ich liege da drüben vor Anker. Enteneier. Boah, das macht nichts. Sie sind kein Holländer, Müller? Nein, ich bin Engländer. Aha. Mein Name ist Firth. So. Ich heiße Jan Böckelmann. Gehört Ihnen das schöne alte Haus und der Hof? Ja. Gefällt's Ihnen? Ja. Ja, es ist ein schönes altes Haus und es gehört mir. Die Milchkammer wird Ihnen auch gefallen. Hallo? Ja. Sogar mit Gewölbe. Prachtvoll. Ja. Ja, und fabelhaft den Schuss. Naja, wenn der Landwirt nicht auf Ordnung sieht, die Natur tut's nicht mehr. Ja, man muss schon hinterher sein. Da haben Sie sicher recht. Ja, und Geduld braucht man. Wunder darf man natürlich keine erwarten. Von schlechten Weiden gibt's keine gute Milch. So wenig wie schöne Äpfel von morschen Bäumen, nicht? Ja. Ja. Hier sind die Eier, ganz frisch. Ja. Und hier, probieren Sie mal meine Milch. Gut, nicht? Ja, sehr, sehr so. Ja. In ganz Holland finden Sie keine bessere. Ich habe schon Dutzende von Preisen gewonnen. Ich muss Ihnen meine friesischen Kühe noch zeigen. Da sind sie, meine Schwarz-Weißen. Na, was sagen Sie, mein Herr? Mhm. Sind sie nicht schön? Ja. Sehen Sie, jetzt sehen Sie auf. Sie kennen mich und ich kenne Sie, also jede einzelne. Von Ihrem ersten Lebenstag an. Katza, muss ich Ihnen zeigen. Ja. Die ist unser ganzer Stolz. Katza. Ja, sie hat Nachkommen in aller Welt. Afrika, Südamerika, überall. Katza. Das ist eine Schönheit, wirklich. Ja. Und Sie kennt Ihren Herrn, genau. Ja. Sagen Sie, bewirtschaften Sie den Hof ganz allein, Ihre Frau und Sie? Ja, meine Frau und ich. Wie sind Sie durch den Krieg gekommen? Warum fragen Sie das? Ich kann mir denken, dass das nicht leicht war. Nein, das war es auch nicht. Sie haben uns fast das ganze Vieh weggeholt. Die Arbeit eines halben Lebens. Tja. Gegen Kriegsende war die Gegend, ich meine, das Haringvliet, sehr gefährlich. Unsere Partisanen lauerten deutschen Booten auf, die ohne Geleit fuhren. Aber das war nichts für mich. Krieg ist ein Übel. Auf welcher Seite sie auch stehen. Und alle Soldaten sind Menschen. Ja. Meine Frau und ich haben allen geholfen, die kamen. Unseren eigenen Leuten, Briten, Belgiern, ein- oder zweimal, auch Deutschen. Auch Deutschen? Ja. Halten Sie das für falsch? Nein, ich glaube nicht. Sie waren auch Soldat damals? Ja. Haben Sie auch gegen die Deutschen gekämpft? Ja, in Holland und in Italien. Ich habe nicht gekämpft. Unter den Deutschen, denen Sie geholfen haben, war da ein Ja, Münja, was wollen Sie sagen? Ach, nichts. Danke. Ja, Katza ist wirklich die Schönste im Ganzen. Ja, meine Katza, ja. Ja, ich glaube, ich sollte zurück an Bord. Es wird dunkel. Sie haben gut daran getan, auf der anderen Seite zu ankern. Wenn man das Haringfleet nicht kennt, läuft man leicht auf. Sind Sie vertraut mit dem Wasser hier? Ja, ich bin oft über das Haringfleet gesegelt. Und wie sind Sie bis zu uns gekommen? Ja, meinem Dinghy. Es hat zwar einen Motor, aber ich bin gerudert. Ich habe in Ihrem kleinen Hafen festgemacht. Ja. Kommen Sie, ich begleite Sie hinunter, Münner. Danke. Ja, es wird dunkel. Ich habe Ihr Haus erst gesehen, als ich gelandet war. Die Bäume verdecken es. Tja. Und hier haben Sie ein wunderschönes Tor. Ja, ein sehr altes Tor. Das ist noch beste Schmiedekunst. Die Leute damals konnten ihr Handwerk. Ein ungewöhnliches Motiv, wie? Was meinen Sie? Ich meine, die Fliegen. Ach so, die 7 Fliegen. Ja, die sind ungewöhnlich. Die gibt es nirgendwo im Land nochmal. Die Familie, die früher hier saß. Bitte? Danke. Ich muss noch die Schüssel ausleeren. Ah, Inspektor. Ja? Fangen Sie! Ich warf ihm das Wasser samt Schüssel ins Gesicht, knipste das Licht aus, stürzte mit einem Satz die Treppen hinauf, schlug die Luke hinter mir zu, verriegelte sie, sprang ins Dinghy und ruderte hinaus in die Dunkelheit. Ich hörte Molinar gegen die Tür trommeln und bald darauf trat der Suchscheinwerfer wieder in Aktion und erfasste die Arletta. Noch war ich verdeckt von ihrem Rumpf, aber von links kam das Licht immer näher. Ich ruderte wie verrückt und hatte Glück. Der Strahl strich zu schnell über mich hinweg, als dass sie mich hätten ausmachen können. Im Lichtschatten der Düne, einer langgestreckten Sandbank, konnte ich mich kurze Zeit verschnaufen. Das Zollboot fuhr ein Stück stromaufwärts, um die Untiefe zu umfahren, kam dann in rascher Fahrt zurück und begann, weiter unterhalb hin und her zu kreuzen. Das gab mir meine Chance. Ich glitt in den Strom hinaus und ruderte Richtung Krabbensplat. Gegen 4 Uhr erreichte ich die Insel. Der Himmel lichtete sich bereits. Ich sprang an der Landungsstelle ins Seichte und stieß das Dinghy in den Strom zurück. Wenn alles gut ging, müsste es Meilen von der Insel entfernt sein, ehe es gefunden wurde. Ich kroch unter eine Hecke und legte mich schlafen. Die Sonne weckte mich 2 Stunden später. Ich ging hinauf zum Haus der 7 Fliegen. Alle Glieder taten mir weh. Das feuchte Gras unter der Hecke hatte meinen Muskelkater nicht gerade gelindert. Jan Beukelmann kam mit einem Korb voll Enteneiern den Pfad entlang. Ich erkundigte mich nach seinen Kühen. Er schien erfreut, mich wiederzusehen. Ich sagte ihm, ich würde gern noch einmal einen kleinen Streifzug durch die Insel machen, wenn er nichts dagegen hätte. Das hatte er nicht. Und dann fragte ich ihn, ob ich vielleicht sein Telefon benutzen dürfte. Ich durfte. Charlie war begeistert, meine Stimme zu hören. Er versprach sofort, ein Boot zu organisieren und in einer Stunde da zu sein. Er hielt das Versprechen. Na klar war ich vorsichtig. Ich glaube, Capitano, jetzt haben wir gewonnen. Wenn wir Glück haben, finden wir das Zeug noch heute und sind morgen schon über alle Berge Hollands. Was die Polizei nachher sagt, interessiert uns nicht. Schließlich, was haben Sie schon in der Hand? Ja, die Arletta zum Beispiel. Naja, das ist aber alles. Ja. Und die Arletta ist nur ein Boot. Und von der Sorte, Capitano, werden Sie sich dann eine Flotte kaufen können. Außerdem, was wollen die Ihnen vorwerfen? Dass ein englischer Dickschädel sind, der sich nicht einfach von irgendeinem Polizisten verjagen lässt? Okay, aber was sonst? Erinnern Sie sich bitte, Molina hat nichts Schriftliches in der Tasche. Schriftliches in der Tasche oder nicht? Tätlichkeiten gegen Polizisten sind bestimmt nicht gern gesehen. Ach das? Naja, ausliefern wird man sie deswegen nicht. Ja, du bist ein großer Trost, Charlie. Ja? Aber mal angenommen, wir haben kein Glück. Was dann? Na, dann bringe ich sie trotzdem außer Landes. Und später mache ich mich alleine ans Werk. Na, dass Ihnen Ihr Anteil bei mir sicher ist, wissen Sie doch. Soweit reicht doch wohl Ihr Vertrauen, oder nicht? Tja, ich weiß nicht. Was denn? Halten Sie es für möglich, dass ich Ihnen gar nicht sage, wenn ich fündig werde? Was meinst du? Tja. Naja. Vielleicht. Ich weiß eben selber nie, wie weit ich mir trauen kann. Eben. Aber nein, Capitano. Die Frage erhebt sich gar nicht. Wir werden heute Glück haben, Sie werden sehen. Ich hoffe. Wir müssen Glück haben. Wie viel Uhr ist es jetzt? 7:30. Wann hatten wir Hochwasser? Gegen 6 heute früh. Also Niedrigwasser um 1 Uhr mittags. Und das heißt, Ein Uhr mittags müssen wir an der Arbeit sein. Bis zum nächsten Niedrigwasser in der Nacht können wir nicht warten. Nee. Es ist sowieso leichter, bei Tag zu tauchen. Den Vormittag benutzen wir, um das Wrack zu orten. Wir nahmen das Ruderboot mit dem Außenbordmotor, mit dem Charlie gekommen war. Ich hatte die Karte so weit im Kopf, dass ich eine Fläche von 100 auf 50 Yard festlegen und durch Bezugspunkte auf der Insel fixieren konnte. Wir arbeiteten stromauf und stromab. Charlie saß an der Pinne, bediente den Motor und benützte den Dragen als Suchgerät. Ich arbeitete mit einem Heureichen aus Beukelmanns Geräteschuppen, den ich an eine lange Stange gebunden hatte. Das Unternehmen war schwierig. Für einen Mann allein wäre es nicht zu schaffen gewesen. Einmal meinten wir, wir hätten das Wrack gefunden, aber beim Tauchen stellte ich fest, dass es nur ein Baumskelett war. Rauf, runter, rauf, runter. Wir mussten das Zeug heute finden. Heute. Ich war wie besessen von dem Gedanken. Auf einmal starb der Motor. Charlie hing mit beiden Händen am straff gespannten Ankerseil und das Boot legte sich quer zur Strömung. Capitano! Capitano! Ist da was, Charlie? Ja, vielleicht. Leg das Boot wieder gerade. Ja. Gib erst Leine nach und dann hol wieder kurz. Okay. So, ja. Jetzt versuche ich es mit dem Reichen. Ja. Na? Ja. Ja, da ist was. Und jetzt? Ich gehe runter, übers Heck. Jo. Sieh zu, dass du das Boot halten kannst. Okay. Als dann. Das muss es sein. Das muss es sein. Mach zu, Capitano. Nun mach schon, wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Komm, Capitano. Darauf. Capitano. Na, was ist? Schlauer. Es. Ein Wrack ist es auf jeden Fall. Ja. Ich gehe noch mal runter. Okay. Sie dürfen sich ruhig verschnaufen, Capitano. Aber erst möchte ich es wissen. Ja, Charlie, es ist das Boot, Charlie. Ja, kein Zweifel. Aber es liegt ziemlich tief. Oh je. Das ist nichts zu machen im Augenblick. Die Strömung ist noch zu stark. In einer Stunde wird es ruhig sein. Na, was habe ich gesagt? Heute haben wir Glück. Aber wir dürfen uns nicht noch eine Stunde hier herumtreiben, das fällt auf. Ja. Sie binden den leeren Ölkanister an die Dragenleine, dann haben wir eine Boje und können inzwischen an Land gehen. Und warten und feiern. Ich habe ein paar Flaschen Bier aus Hellevoetsluis mitgebracht. Na fein. Champagner kommt später. Tja, das Bier ist zu Ende. Ich hätte eben doch mehr mitnehmen sollen. Besser nicht. Nein. Warmes Bier ist nicht das Richtige zum Tauchen. Wird sowieso langsam Zeit. Ja, ich hole das Boot bei. Warte mal. Was ist? Da kommt ein Kahn um die Spitze, siehst du? Verdammt nochmal. Sie wissen, wer das ist? Ich glaube schon. Dieses Mädchen wieder. Mhm. Und die hat uns gesehen. Was jetzt? Wir warten ab. Mal sehen, was sie will. Bleibt ja nichts anderes übrig. Also wenn ich einen guten Rat geben soll, Kapitän, dann drehen Sie Ihren Hals um und dann ab mit Schaden. Verzieh dich mal für eine Minute, Charlie. Ich spreche besser allein mit ihr. Okay. Ich hoffe nur, Sie haben das Richtige getan, bis ich zurückkomme. Charlie vertrollte sich in die Büsche Richtung Haus. Constanta hatte das Ufer erreicht, hängte ihr Ruder aus und kam an Land. Sie hatte etwas auf dem Herzen, das war offensichtlich. Halb unsicher, halb trotzig, in Windjacke und zerknittertem grauen Rock, stand sie vor mir. Woher hast du gewusst, dass wir hier sind? Spielt das eine Rolle? Vermutlich nicht. Es interessiert mich nur. Ich konnte nicht mehr schlafen heute Morgen und bin ans Wasser gegangen. Da fuhr gerade Charlie draußen vorbei. Und gestern hatte er gesagt, er wolle noch abends nach Rotterdam zurück, also wunderte ich mich natürlich. Ich schaute ihm mit dem Glas nach und sah ihn die Seeseite vom Krabbensblatt umrunden. Aber er tauchte nicht wieder auf und andererseits wusste ich, dass die Aletta aufgebracht worden war. Ohne dich. Also konnte ich mir zusammenreimen, wo du steckst. Hat dich jemand herüberrudern sehen? Keine Sorge, niemand weiß, wo ich bin. Und warum bist du gekommen? Weil ich dich liebe. Weil du mich liebst? Und weil ich nicht will, dass du Unsinn machst. Du brauchst mir nicht zu sagen, was du hier treibst, ich weiß es. Was weißt du? Alles. Alles? Ja, alles. Ich habe Slüter finanziert. Du hast Slüter finanziert? Davon hatte ich keine Ahnung. Und ich weiß, was du hier suchst. Ich weiß, dass du seine Unterlagen an dich genommen hast. Also umgebracht habe ich ihn nicht, um das festzuhalten. Nein, umgebracht hast du ihn nicht. Aber du hast ihn beraubt, nachdem er tot war. Na schön, vielleicht. Vielleicht bin ich ein Dieb. Und du und Slüter? Was heißt es? Ihr wolltet die Bank bestehlen, oder nicht? Täuschung, große Täuschung. Wir wollten die Steine bergen und die Belohnung in Anspruch nehmen. Die Belohnung? Ja. Siehst du denn nicht, dass du nie mehr Ruhe finden wirst, wenn du tust, was du vorhast? Du musst zum Molinar gehen. Diesem eingebildeten Affen. Ein Teufel werde ich. Du weißt, dass ich recht habe. Nichts weiß ich. Außer, dass ich entschlossen bin, mir die Steine zu holen und dass ich sie mir holen werde. Ich habe es mir überlegt. Ich habe Zukunftspläne gemacht. Ich denke nicht daran, jetzt alles hinzuwerfen. Naja, vielleicht gelingt es dir. Vielleicht kann Charlie sie unterbringen. Aber du wirst nie Freude haben an dem Geld. Ich habe die Sache angefangen. Jetzt wird sie auch durchgeführt. Mach dir nichts vor. Erinnere dich an unseren Tag in Wilmersdorf. Du hast doch gemerkt, wie es um mich steht. Aber du hast dich abgewandt, wegen der Steine. Wenn du sie gefunden und Geld dafür bekommen hast, wirst du dein Leben lang das Gleiche tun. Du wirst dich abwenden von Menschen und Dingen, weil du dich schämst. Ach, mach dir doch nichts vor. Geh jetzt. Du hast dir nichts zu suchen. Das meinst du nicht im Ernst? Doch. Du zwingst dich dazu, das zu sagen. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Naja, dann gehe ich. Leb wohl. Sie ging unter dem Mittagsschattenmuster der Bäume zum Wasser zurück und sah klein und unscheinbar aus. Ich registrierte die Knitterfalten an ihrem Rock vom Sitzen auf der Ruderbank, die Schmutzstellen an den Ärmeln ihrer Windjacke, ihr zerzaustes dunkles Haar. Ich sah, wie sie den Arm ausstreckte, um sich beim Sprung ins Boot an einem Baumstumpf abzustützen. Die Bewegung kam ihr plötzlich so sehr zu ihr gehörend vor, so sehr vertraut, dass ich mich an ihre Hand auf meinem Arm erinnerte, die Hand zu spüren glaubte. Wut auf mich selbst stieg in mir hoch und ich rannte los hinter ihr her. Constanta! Constanta! Constanta! Ja? Halt, fahr nicht weg, halt! Ich bin ja noch da! Ich gehe zu Molinar. Ich sage ihm, wo das Wrack liegt. Warum? Weil ich verrückt bin, weil ich oft 200.000 Pfund schießen lasse. Weil es dich gibt. Mich? Ja, dich. Du hast gesagt, du liebst mich. Das war nicht fair. Aber ist das wahr? Ja! Also, das wäre das. Dann suchen wir jetzt Charlie. Der wird dich nicht lieben, das kann ich dir sagen. Und du? Ich habe ja keine Wahl, oder? Ich tue es ja schon die ganze Zeit, glaube ich. Stört dich nicht, ne? Ganz und gar nicht. Na komm, der ist da oben irgendwo, bei den Bäumen. Ich legte meinen Arm um sie und wir gingen langsam landeinwärts. Charlie kam uns entgegen. Er sah eher resigniert als wütend aus, so als ob er längst damit gerechnet hätte. Ich brauchte ihm kaum noch zu sagen, zu welchem Entschluss ich gekommen war. Sei mir nicht böse, Charlie. Ich steige aus. Ich fahre mit Fräulein Stratzmann nach Helflotslois zurück. Zu Molinar? Ja, zu Molinar. Und die ausgesetzte Belohnung wird an Constanta gehen. Sie hat den ersten Anspruch. Ich erkläre dir alles später. Na, ist nicht nötig. Ich habe schon so kommen sehen, als sie um die Ecke bog. Schade, schade, Capitano. Aber so ist das Leben. Na, ja, schön, mir ist alles recht. Wäre höchstens zu überlegen, ob sie nicht besser dastünden, wenn sie Molinar das Zeug wirklich aussehen könnten. Ich meine, es vorhin hinlegen und sagen, hier, bedienen Sie sich, ich will's nicht. Wäre eine Chance, Ihre Beziehung zu verbessern, kann ich mir denken. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Danke, mir, Frau. Was sagen Sie, Capitano? Da könntest du recht haben. Der Strom hat gekentert inzwischen. Aber es könnte gerade noch gehen. Und es wäre ja auch ganz lustig, sie einmal kurz in Augenschein zu nehmen, die Dinger. Ja. Also, dann los, Charlie, aber Tempo. Er bleibt zu lang unten. Ist doch was passiert? Keine Sorge, meine Frau. Der Capitano weiß schon, was er tut. Sagen wir meistens, wenigstens. Ja, da komm du. Na, Capitano? Nichts. Noch nichts. Die Strömung zu stark. Ich kann mich kaum halten. Das Boot liegt auf der Seite. Das ganze Cockpit voll Sand. Ich habe die Luke eingetreten. Fast den Fuß nicht mehr rausgebracht. Geh nicht noch mal runter. Überlass es Molinar, die haben doch die Ausrüstung. Keine Angst, ich pass schon auf. So einmal noch, dann lassen wir es. Bis gleich, also. Die sieben Fliegen. Ich hatte sie gefunden. Sie waren Teil der Verzierung eines schmiedeeisernen Tors in der Mauer eines alten Bauernhofs auf der kleinen Insel Krabbensplat. Alles, was ich nun brauchte, war das auf die Seekarte passende Stück Pauspapier, das ich bei Charlie Ponce in Rotterdam gelassen hatte, und ich würde genau wissen, wo Oberleutnant Maserlings Motorboot versenkt worden war. Nicht, dass ich eine krankhafte Vorliebe für Wracks hatte. Es war nur so, dass dieses Wrack mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Schatz an ungeschliffenen Diamanten im Werte von 250.000 Pfund mit in die Tiefe genommen hatte. Darauf gekommen war ich, als ein Holländer namens Isaac Slüter an Bord meiner Yacht Arletta halbwegs zwischen England und den Niederlanden gestorben war. Ich hatte seine Papiere durchgesehen und war auf die Geschichte eines Nazi-Überfalls auf eine holländische Bank gestoßen. Offenbar war das Motorboot, dessen sich die Deutschen bedient hatten, irgendwo in dem Haringfleet genannten Mündungsarm der Maas von Partisanen versenkt worden, die keine Ahnung hatten, was da an Bord war. Von dort recht aus rief ich Charlie Ponce an und verabredete mich mit ihm für den nächsten Abend. Dann hatte ich einen Tag übrig. Ich verbrachte ihn mit Constanta Stratzma. Sie war jung und hübsch und Inhaberin eines Schlepperdienstes. Sie hatte behauptet, dass mein toter holländischer Passagier für sie in Geschäften in England gewesen war. Sie hing in der ganzen Sache irgendwie mit drin, aber ich wusste noch nicht genau wie. Jedenfalls war ich gern in ihrer Gesellschaft. Als ich zu Arletta zurückkam, wartete Charlie Ponce schon. Gemeinsam verglichen wir die Seekarte mit Slüters Papier und fanden die Stelle, an der das Wrack liegen musste. Aber wie sollten wir Rona abschütteln? Charlie hatte einen famosen Plan. Doch dazu mussten wir die Nacht über in Helleflotsluis ankern. Leider hatten wir nicht mit Inspektor Mollenaar von der Rotterdamer Polizei gerechnet. Er erwartete uns im Hafen. Klar das Deck auf, Charlie. Ich berge das Großsegel. Okay. Das können Sie sich ersparen, Mr. Firth. Ah, Inspektor Mollenaar. Was führt Sie zu mir? Sie, Mr. Firth. Und die beiden Zöllner? Das erfahren Sie noch, Mr. Firth. Und warum kann ich es mir ersparen, das Großsegel zu bergen? Weil Sie die Nacht nicht hier im Hafen verbringen werden, Mr. Firth. Ich komme an Bord, ja? Ja. Ah, das ist ja auch Freund Charlie. Wie geht's Ihnen denn? Na, jetzt nicht mehr so gut, wenn ich Sie so erfreut sehe. Und warum, wenn ich fragen darf, werde ich die Nacht nicht hierbleiben dürfen? Reden wir unten drüber, schlage ich vor. Bitte? Sie, Charlie, kommen gleich mit. Die Sache betrifft auch Sie. Okay. Komm, Charlie. Mhm. Und mach das Schott dicht, ja? Jo. So, bitte, Herr Mollenaar. Meine Herren, Sie führen etwas im Schilde. Und ich möchte mich, da ich Sie schätze, ungern nach begangener Tat mit Ihnen beschäftigen. Ich bin ein simpler Seefahrer, der das Pech hatte, mit einer Leiche an Bord in Holland zu landen. Man hat mich deshalb aufgefordert, das Land nicht ohne Genehmigung zu verlassen. Ich habe es nicht verlassen. Also was rechtfertigt Ihre Beschuldigung, Herr Mollenaar? Das will ich Ihnen sagen, Mr. Firth. Bitte. Ich bekam einen Bericht über Sie von meinen englischen Kollegen. Man hat hinreichend begründeten Verdacht, auch wenn es keine substanziellen Beweise gibt, dass Sie schon eine ganze Weile gewisse Güter nach England schmuggeln. Boah. Ja, wahrscheinlich mit Hilfe dieses Herrn, würde ich hinzufügen. Wir und schmuggeln da sowas. Mr. Firth, ich bin entschlossen, Sie vor Ärger zu bewahren, in diesem Land zumindest. Ob wegen Schmuggels oder weswegen immer. Der Wassertank dieses Bootes hat einen doppelten Boden. Ach. Das habe ich entdeckt, als Sie Ihren Ausflug mit Mejuffrau Stratzma machten. Ferner führen Sie eine automatische Pistole an Bord, für welche Sie weder hier noch in England eine Lizenz besitzen. Nicht zuletzt, pardon, Freund Charlie, missfallen uns die Kontakte, die Sie hier pflegen. Charlie Ponce und Ninus Rohne samt Anhang. Ich will Sie gar nicht um Darlegung der Zusammenhänge bitten, aber ich informiere Sie hiermit offiziell davon, dass die holländische Regierung ihre Anwesenheit für unerwünscht hält und sie ersucht, das Land zu verlassen. Sie können der holländischen Regierung übermitteln, dass ich ihr Ersuchen zurückweise. In dem Fall wird ein kurzes Telefongespräch meinerseits einen offiziellen Ausweisungsbefehl in Marsch setzen. Mhm. Aber so weit werden Sie es ja wohl nicht kommen lassen wollen. Sie werden Holland in Ihrem eigenen Interesse innerhalb der nächsten 2 Stunden verlassen. Die Wettervorhersage für eine Überfahrt nach England ist günstig. Ja, ist ja fein. Und ich? Sie bleiben hier, Charlie. Sie sind uns eines Tages ein noch zu guter Fang. Also ich muss schon sagen, diesmal scheint mir die Polizei nicht ganz auf der Höhe zu sein. Sie weihen uns in ihrer Entdeckung eines angeblichen Geheim- und Schmuggelfachs unter meinem Wassertank ein, statt ihren Kollegen in England einen entsprechenden Tipp zu geben. Schon ein sehr ungewöhnliches Verhalten, muss ich sagen. Also wenn Sie mich fragen, da steckt etwas anderes dahinter. Warum sind Sie nicht offen zu mir? Weil Sie auch nicht offen zu mir waren, Mr. First. Wer einem Polizisten alles auf die Nase bindet, was er weiß, ist sowieso nicht bei Verstand. Aber was reden wir noch, Capitano? Sie sollen fahren, ich soll bleiben, machen wir Ihnen die Freude. Geht es immer noch um Slüter, Herr Molinar? Ja, es geht immer noch um Herrn Slüter. Sie glauben, dass ich etwas mit seinem Tod zu tun hatte? Nein, sonst würde ich Sie nicht wegschicken. Aber ich glaube, dass Sie mehr über Slüter wissen, als Sie mir gesagt haben. Vor allem über seinen Besuch in England. Ja, wenn Sie nichts darüber wissen, dann wissen Sie auch nicht, worüber ich rede. Wenn doch, dann wissen Sie auch, weshalb ich Sie rauswerfe, nämlich weil ich nicht zulassen werde, dass Sie sich hier auf bequeme Art und Weise bereichern. Oh, wie bitte? Bereichern? Wovon reden Sie eigentlich? Na, Sie verstehen das nicht, oder? Nein. Umso besser. Gar nichts verstehen wir, aber bitte okay. Soll Mr. First absegeln, bitte? Sie packen Ihre 7 Sachen, Charlie, ja, und kommen gleich mit mir von Bord. Okay, packe ich meine 7 Sachen. 2 Stunden, Mr. First. Sie können an Land gehen und sich mit Vorräten versorgen, Danke. Aber wenn, dann muss ein Zollbeamter Sie begleiten, wogegen Sie ja sicher nichts einzuwenden haben. Und hätte ich was einzuwenden, würde es keinen Unterschied machen, nicht? Also vielen Dank für die Liebenswürdigkeit. Fertig, Charlie, machen Sie fix. Feines Land. Warum schicken Sie mich nicht auch weg? Ich wäre Ihnen nur dankbar. Da versucht einer, sich die Hände sauber zu halten und was wird ihm vorgeworfen, dass er Handtücher klaut. Ich hoffe nur, Capitano, Sie schlafen trotzdem gut und lassen sich den Appetit nicht verderben. Oh, mein Räucheraal lasse ich Ihnen da. Machen Sie ihm den Garaus. Aber heute noch. Heute. Los, Charlie. Tja, adieu, Charlie. Wiedersehen irgendwo, irgendwann. Jawohl, wiedersehen, Capitano. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es war nahezu 7:30 geworden, bis ich die Arletta losmachte. Einer der beiden Zöllner blieb an Bord, der andere bestieg ein Boot und so fuhr ich mit Geleit auf den Fluss hinaus. Gegen 10 Uhr kam das Geleitboot längsseits und da das Wasser fast spiegelglatt war, ging die Wiedervereinigung des Zöllnerpaares mühelos vonstatten. Alleingelassen wartete ich, bis ihre Lichter verschwunden waren, dann drehte ich bei. Ich wollte nachdenken. Ich ging unter Deck, um etwas zu essen. Charlies Räucheraal und dazu einen Kaffee, entschied ich. Ich holte die Büchse hervor, in die Charlie den Aal verstaut hatte. Als ich den Deckel öffnete, fand ich auf der braunen Spirale ein bekritzeltes Stück Papier. Unter der Lampe entzifferte ich: Capitano, immer am meisten riskieren, wenn die anderen es am wenigsten erwarten. Kommen Sie mit der Flut zurück. Rufen Sie mich morgen früh von Krabbensblatt aus an, im Hotel Fähre in Helleflotsluis. Wir schaffen es schon, mit vereinten Kräften. Mehr brauchte ich nicht. Bei Nachteinlaufen würde kein reines Vergnügen werden, weil ich mit den Fahrrinnen nicht allzu vertraut war, aber bei Flut konnten mir die Untiefen weniger anhaben. Ich kam also wieder herein mit der Flut, nur unterm Klüver wie ein Geisterschiff, und starrte mir die Augen aus in der Dunkelheit. An Backbord hörte ich plötzlich die blubbernden Nachtschreie von Brachvögeln, und dann sah ich geradeaus vor mir das Schaumgekröse von einer Sandbank. Ich riss das Ruder rum, aber es war zu spät. Die Arletta saß auf Grund. Ich startete den Motor, rammte den Rückwärtsgang rein und ging auf volle Touren. Das Boot machte sich unter Rütteln und Schütteln frei. Ich steuerte vorsichtig ins Tiefe zurück und stellte den Motor ab. Er musste auf Meilen zu hören gewesen sein. Und war gehört worden. Auf der anderen Seite des Wassers startete eine schwere Schnellbootmaschine und ein Scheinwerferkegel leuchtete die Fläche hinter mir ab. Es war ein Zollboot. Es kam auf mich zu. Ich warf meinen Motor wieder an und gierte quer über den Strom. Der Scheinwerfer kam wieder rangekrochen. Sie waren jetzt so nah, dass ich ihre roten und grünen Positionslichter ausmachen konnte. Dann hatten sie mich im Kegel. Ich legte hart Ruder und entwischte ihn, aber nur für ein paar Sekunden. Gleich darauf war das Licht wieder auf mir. Ich stellte den Motor auf volle Kraft und steuerte Zickzackkurs. Aber jedes Mal, wenn ich losgekommen war, fanden sie mich wieder. Wie lange diese Jagd dauerte, weiß ich nicht mehr. Das Ende kam plötzlich. Ein leichter Stoß, ich flog zur Seite und schlug mir im Fallen an der Ruderverkleidung einen blutenden Riss über dem Auge. Die Aletta kränkte, dann saß sie wieder auf Grund. Das Zollboot hatte 50 Meter entfernt gestoppt und kam jetzt langsam näher. Bleiben Sie, wo Sie sind, Furs. Ich komme an Bord, ja? Molinar setzte in einem Dinghy über. Er sah nicht begeistert aus. Da, nehmen Sie die Leine und helfen Sie mir. Ei, ei, Sir. Ja. Danke. Willkommen an Bord. Sie sind ein ausgewachsener Narr, Furs. Danke, verbindlich. Ich hätte Sie für gescheiter gehalten. Aber trotzdem haben Sie mir aufgelauert. Natürlich, die Möglichkeit, dass Sie es versuchten, bestand immerhin. Ich dachte, Sie würden es nicht tun, ich hoffte es sogar. Ich habe mich getäuscht. Naja, von jetzt an werde ich mich verhalten wie ein richtiger Polizist. Waschen Sie Ihre Wunde aus, dann kommen Sie mit. Zu Befehl. Wünschen Sie mich zu begleiten, dann bitte hier entlang, Inspektor. Wir gingen in die Kajüte hinunter. Ich ließ Wasser ins Becken laufen und wusch mir das Blut vom Gesicht. Molinar saß auf der Bank gegenüber und behielt mich im Auge. Warum haben Sie das getan? Ich mag es nicht, wenn ich rumkommandiert werde. Das kann Ihnen aber jetzt in reichlichem Maße blühen. Und bei wesentlich beschränkterer Bewegungsfreiheit. Im Übrigen sind Sie nicht aus Trotz umgekehrt, sondern aus einem ganz anderen Grund. Ich bin umgekehrt. Die Auslegung überlasse ich Ihnen. Sie überlassen mir überhaupt alles, ja? Naja, Sie kommen jetzt jedenfalls erstmal mit. Nach Helleflutz-Lois. Sind Sie fertig? Gleich. Und was geschieht mit meinem Boot? Ja, um das kümmern sich die Zollleute. Fürs Erste ist es beschlagnahmt. Aha. Würden Sie mir das Handtuch rüberwerfen? Sieh mich nicht entsetzt an, Mutter. Doch, meine Herrschaften, so ist es. Und es ist besser, Mutter, die Geschichte endlich loszuwerden. Ja, aber wo sind Sie? Sagen Sie es uns doch. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich bitte Sie, Herr Brückelmann. Halt den Mund, Charlie. Lass Herrn Brückelmann seine Geschichte zu Ende erzählen. Tja. Ich fand den Offizier eines Morgens unten am Strand. Krank und verwundet. Ja. Ich nahm ihn mit ins Haus und wir pflegten ihn 3 Tage lang, wie gesagt. Am ersten Tag, als er fieberte, sprach er immer wieder von Diamanten. Es war ganz leicht, das Boot zu finden. Es war vor der Spitze unserer Landebucht gesunken. Bei Niedrigwasser lag es beinahe trocken auf einer Sandbank. Ich nahm die Steine an mich. Und dann bei Hochwasser schleppte ich das Boot zu einer tieferen Stelle, damit es nicht mehr auftauchen konnte. Verstehe. Ja. Als der Deutsche wiederhergestellt war, oder sagen wir, als er glaubte, wiederhergestellt zu sein, nahm er meinen Kahn und setzte zum Festland über. Er hatte kein Wort mehr von den Steinen gesagt und so wusste ich, dass sie ihm nicht gehörten. Wussten Sie, woher sie stammten? Nein, ich wusste es nicht und ich kümmerte mich auch nicht darum. Wenn man sich etwas aneignet, was einem nicht gehört, weiß man besser nicht so viel. So dachte ich damals. Tja. Warum haben Sie es getan? Ja, wegen meiner Kühe, mein Herr. Eine Woche bevor dieser Oberleutnant kam, waren die Deutschen auf der Insel gewesen und hatten alle Kühe außer Ketzer mitgenommen. Tja, das waren 15 Jahre meines Lebens. 15 Jahre schwere Arbeit, in denen ich meine Herde zur besten Herde in Holland gemacht hatte. Mit den Steinen wollte ich mir nach dem Krieg eine neue Herde anschaffen. Aber als die Zeit kam, brachte ich es dann doch nicht fertig. Wir sagten uns, meine Frau und ich, wir wollten lieber arbeiten und wieder von vorn anfangen. Wir legten die Steine in ein Versteck, ja? Und da sind sie heute noch. Denn wir schämten uns, zur Polizei zu gehen und die ganze Geschichte zu beichten. Das kann ich verstehen. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt gesagt habe. Und Mutter kann bezeugen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Nicht wahr, Mama? Ja, ja. Ich habe damals Jan dazu überredet, die Steine vom Boot zu holen. Ich wusste doch, was der Verlust seiner Herde für ihn bedeutete. Ich hätte sie nach dem Krieg auch benutzt, um neue Kühe zu kaufen. Aber Jan wollte es nicht haben. So war es nicht, meine Liebe. Das ist doch jetzt alles nicht so wichtig. Das ist doch vorbei und begraben. Sind die Steine noch hier auf der Insel? Ja, sie sind gut versteckt. Ja. Aber ich will Ihnen sagen... Nein. Sagen Sie uns nichts. Hauptsache, das Versteck ist sicher. Wir haben es noch mit Rona zu tun. Und je weniger Leute von dem Versteck wissen, desto sicherer ist es für uns. Ja, gut, Capitano, ganz wie Sie meinen. Wenn wir mit Rona fertig sind, werden wir weitersehen. Aber ich frage Sie, Capitano, wie wollen Sie mit Rona fertig werden? Tja, das weiß ich noch nicht. Wir müssen abwarten. Gut, Capitano, warten wir ab. Also, da bin ich dafür, dass wir jetzt zu Bett gehen, wenn wir hier doch nichts mehr machen können. Charlie ging als erster zu Bett. Ich musste ein Zimmer mit ihm teilen und als ich nach oben kam, schlief er bereits, voll angezogen, Hände und Füße von sich gestreckt, mit offenem Mund. Ich stand noch eine Weile am Fenster. Gegenüber, irgendwo im Hof, sah ich eine Zigarette aufglimmen und fragte mich, ob Elsa dort Wache hielt oder Decker. Es war fast 11 Uhr. Wenn das Wetter noch hielt, würden Rona und Peter jetzt bald ablegen zu einem strapaziösen und enttäuschenden Unternehmen. Ich legte mich nieder. Als ich gegen 5 aufwachte, sah ich in einen grauen, nebligen Morgen mit Nieselregen. Decker saß zusammengekauert in der offenen Stalltür. Charlies Bett war leer. Ich zog mich rasch an und ging hinunter, um ihr Rasierzeug von Beukelmann zu leihen. Ich fand ihn in der Küche. Morgen, Herr Beukelmann. Guten Morgen, mein Herr. Haben Sie Charlie schon gesehen? Nein, ich glaube, er ist noch nicht unten. Aber oben ist er auch nicht mehr. Was? Nicht oben? Nein. Ja, wo kann er dann sein? Tja, ich weiß nicht. Höchstens. Ich ging ans Fenster. Der Nebel lichtete sich. 2 Männer waren dabei, die Kühe in den Hof zu treiben. Sie kamen näher. Der eine war Rona, der andere unverkennbar Charlie. Sehen Sie mal. Ah, Sie bringen mir die Kühe wieder zum Melken. Ja. Vielleicht haben Sie doch mehr Herz, als wir dachten. Vielleicht. Aber sehen Sie mal, wer sie bringt. Das ist doch dieser Charlie. Oh, aber er ist bei Rona. Die Drecksau, ja. Herr Beukelmann, sagen Sie, war Charlie gestern um die Mittagszeit schon einmal bei Ihnen? Ja, er wollte telefonieren. Ah, so reimt sich das also zusammen. Deshalb hat Rona uns so schnell gefunden. Freund Charlie hat die Seiten gewechselt, als Konstante auftauchte. Kann man das Fenster aufmachen? Ja, bitte. Charlie! Moin, Capitano. Sind Sie böse mit mir? Was glaubst du? Naja, ich glaube schon, wahrscheinlich. Aber was kann der Mensch schon machen gegen seine Natur? Erst dachte ich an Sie und Ihre junge Dame und ich dachte, ja, Sie sind meine Freunde. Aber dann dachte ich an die schönen Steine und ich dachte, mein bester Freund bin ich immer noch selber. Aber es ist ja noch Zeit. Sie können immer noch mitmachen bei uns. Sie kriegen Ihren Anteil und werden außer Landes gebracht. Rona ist ganz dafür. Ja, bin ich, First. Sie brauchen nur rauszukommen. Schert euch zum Teufel, beide. So habe ich mir's gedacht, Capitano. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Gestern haben Sie mir, Herr Beuglemann, leider davon abgehalten, uns zu erzählen, wo er die Steine versteckt hat. Das würden wir sehr gern erfahren. Das kann ich mir vorstellen. Einen Moment, First. Das kann angenehm und unangenehm vor sich gehen. Sie haben die Wahl. Aber da wir die Waffen haben, raten Sie Ihrem Freund mal lieber mit der Sprache herauszurücken. Wo sind die Steine, Beukelmann? Ich werde nichts sagen. Gar nichts. Ja, was ist? Was geht dir vor? Habe ich richtig gesehen? Charlie ist draußen bei Rona? Ja, aber bleib weg vom Fenster. Sie auch, Frau Beukelmann. Haben Sie es gehört, Rona? Ja, aber er wird sich's noch anders überlegen. Was glauben Sie, wozu wir die Kühe eintreiben? Zum Melken? Irrtum. 5 Minuten, Beukelmann. Dann jage ich Ihrer Katze eine Kugel durch den Kopf. Die ist doch Ihr Liebling, oder nicht? Und danach den anderen. Alle 60 Sekunden einer, bis Sie den Mund aufmachen. Nein, nein, das wird er nicht wagen. Ich guck auf die Uhr. Die Steine gehören nicht mir. Ich kann sie doch nicht weggeben. Ach, meine wunderschöne Katze. Sie müssen Katze. Es ihm sagen, Beutelmann. Nein, Minja, nein. Doch, du musst es tun. Nein, nein, meine Liebe, ja, ich sag es nicht. Aber Jan. Nein, eine schöne Bruder. Kuh, diese Katze. Das finde ich auch. Schade um Sie, Beukelmann. Nein, nicht schießen. Nicht, ich sage es Ihnen. Na, wird auch Zeit, dass hier endlich jemand zur Vernunft kommt. Also, wo sind die Dinger? Mutter, du sagst es nicht. Ich verbitte es. Lass mich, Jan. Sie sind unter einer Steinplatte hinter der Milchkammer vergraben. Bitte verzeihen Sie mir, Herr Voss, aber ich muss das Ihnen sagen. Ich bin froh, dass Sie es getan haben. Der Alte soll rauskommen und uns den genauen Platz zeigen. Die anderen bleiben, wo sie sind. Ja, bitte. Geh, Jan. Ja, Mutter. Dann muss ich wohl tun, was er sagt. Er ist ein guter Mann. War er immer. Ich habe ihn dazu überredet. Ich weiß. Ich habe gesagt, sie gehören uns. Wir können sie eines Tages gut gebrauchen. Alles ist meine Schuld. Ich, Ich bete, dass Sie meinem Jan nichts antun. Sie werden ihm nichts tun. Machen Sie sich keine Sorgen. Aber wie können wir die Bande daran hindern, mit den Steinen zu entkommen? Unsere Boote werden sie unbrauchbar machen. Dann müsste man nach Tinkometen schwimmen, was dann sowieso nicht mehr viel nützen würde. Sie sind bewaffnet, ja, aber das würde mich nicht kümmern, wenn man nur irgendwie aus diesem Haus herauskäme. Minafors, ich will Ihnen was sagen. Ja? Es gibt einen Ausgang, der nicht nach vorn rausgeht und nicht nach hinten. Zeigen Sie ihn uns. Wenn wir rauskommen, hätten wir noch eine Chance. Und am Haus ist ein großes Abflussrohr. Das führt bis zum Wasser hinunter, bis etwa dort, wo jetzt die Mole ist. Man kann durch die Falltür im Keller hineinsteigen und auf halbem Weg, kurz hinter der Mauer, da ist ein Eisenrost, der lässt dich, glaube ich, hochheben. Rasch, zeigen Sie es uns. Kommen Sie mit in den Keller. Sehen Sie, hier, unter der Falltür. Schwer. Das alte Drainagerohr von ganz früher ist nicht mehr in Benutzung. Ich versuch's mal. Ja. Constanta! Ja? Es stockt dunkel und ich sehe nicht bis zum anderen Ende. Wollen wir es riskieren? Klar! Dann komm! Und zieh den Kopf ein! Ja. Und halt dich an mir fest! Ich gehe jetzt geradeaus. Ist da vorne nicht etwas? Doch! Licht von oben. Das muss der Rost sein. Hoffentlich lässt er sich öffnen. Wir müssen es versuchen. Ja. Versuch du mal, an dem Ende zu drücken. Ja. Das hätten wir geschafft. Ja, hier sind wir. Und da unten ist Ronas Boot, das Dingi von Charlie. Komm, komm, ich helfe dir. Peter ist erstmal ungefährlich. Er steht an der Hintertür. Wir nehmen uns Decker als Ersten vor. Aber er hat eine Pistole. Ah, wir werden schon mit ihm fertig, mit ein bisschen Glück. Ich schleiche mich um die Milchkammer-Ecke und du gibst mir vom Tor aus ein Zeichen, wenn er abgewendet steht. Ja gut, aber sei vorsichtig, bitte, ja, bitte. Ja. Die Kühe standen im Hof herum. Ich kroch dicht an der Wand entlang und blieb einen halben Meter von der Ecke entfernt stehen. Ich hörte, wie ein Streichholz angerissen wurde. Rauch strich um die Ecke. Nach ein paar Sekunden nickte Constanta zweimal kurz. Ich machte einen Satz um die Ecke und ehe Decker sich umdrehen konnte, hatte ich ihn von hinten gepackt und ihm die Pistole aus der Hand gewunden. Ich gab ihm einen kräftigen Schlag damit unter das Ohr und er sackte zusammen. Ich ließ ihn liegen. Constanta kam zu mir und leise schlichen wir zur anderen Ecke vor. Hinter der Milchkammer hatten sie eine Steinplatte hochgehoben und ließen Beutelmann jetzt die Erde darunter mit einem Spaten herausschaufeln. Charlie lehnte mit einer Pistole in der Hand gegen die Mauer. Rona und Elsa standen wie Leidtragende vor einem offenen Grab und ließen Beutelmann nicht aus den Augen. In Ronas Jackentasche sah ich die Umrisse einer Waffe. Im Hintergrund trieben Nebelschwaden und Regen über die Insel, wie der Rauch eines großen Herbstfeuers. Na, machen Sie voran, Sie alter Schuster. Sie haben nicht den ganzen Tag Zeit. Müsste gleich soweit sein. Ja. Sehen Sie, da ist das Kistchen. Na, endlich. Die Steine sind in einem Beutel. Her damit. Da. Nein, nur den Beutel, nicht das ganze Ding. Sie werden Ihnen keinen Segen bringen, meine Wohnung. Aber Geld. Und damit bin ich völlig zufrieden. Elsa? Charlie? Kommt, los! Charlie stand etwas seitlich und wollte Rona vorbeilassen. In diesem Moment sah er mich mit der Pistole in der Hand an der Ecke stehen. Während er eine Sekunde zögerte, ließ Beutelmann die Schaufel in seine Kniekehlen schwingen. Ich habe selten jemanden so schnell und mit so dummem Gesicht daliegen sehen. Ich trat ihm auf den Arm mit der Waffe und sagte zu Beutelmann: Nehmen Sie seine Pistole und die von Rona auch. Und zu Rona, der sich noch nicht von seiner Überraschung erholt hatte, sagte ich: Lassen Sie das Säckchen fallen, nehmen Sie die Hände hoch. Charlie äugte leidend zu mir auf. Capitano, was machen Sie denn da? Was tut mir ja weh. Mund gehalten, Charlie. Constanta, nimm die Steine, schnapp dir Charlies Boot und fahre nach Tinkometen. Schick Polizei hierher. Ich schwamm 10, 12 Yards gegen die Strömung, paddelte kurz, um zu Atem zu kommen, tauchte unter und ließ mich wieder zurücktreiben zum Wrack. Ich spürte gleich, dass ich nicht viel ausrichten würde. Ich war zu früh wieder runtergegangen. Mein Kopf hämmerte und die Strömung schien noch stärker geworden zu sein. Sie trieb mich gegen den Schiffsrumpf. Ich klammerte mich fest. Das Blut in meinen Ohren rauschte. Irgendwie zog ich mich bis zur Luke und zwängte mich mit dem Oberkörper hinein, obwohl ich spürte, dass ich umkehren müsste. Aber dann sah ich die Kassette. Ich griff danach, aber ich konnte sie nicht erreichen. Mein Brustkorb war am Zersprengen. Mir wurde schwindelig. Ich versuchte es noch einmal, nein, hoffnungslos. Noch tiefer hinein hätte bedeutet, nicht mehr herauszukommen. Ich sah schon doppelt, lagen da zwei Kassetten. Schließlich stieß ich mich ab und ließ mich zur Oberfläche treiben. Es waren nur 4 Meter, aber sie schienen wie 100. Im letzten Moment verlor ich das Bewusstsein. Alles wurde rot. Ich muss, kurz bevor ich oben war, noch den Mund geöffnet und viel Wasser geschluckt haben. Nur halb bei Sinnen trieb ich auf dem Rücken dahin. Ich glaubte zu hören, wie Charlie den Motor startete, aber die Strömung nahm mich mit. Auf eine weiße Wand zu, hatte ich das Gefühl. Dann ging ich wieder unter. Offenbar fischten sie mich gerade noch rechtzeitig raus. Wir schließen die Herrschaften so lange ein. Ich lass dich nicht gern allein. Du, was ich sage, Konstanta, mach rasch. Gut, wenn du meinst. Beukelmann, Ihre Milchkammer müsste eine ganz gute Arrestzelle abgeben. Haben Sie den Schlüssel da? Im Haus, Männer. Holen Sie ihn. Und Rona, nimm eine Hand herunter, um Ihnen den Hausschlüssel zu geben. Eine. So. Aber bewegen Sie sich leise, bitte, damit wir uns Peter aufheben können, bis die drei hier verwahrt sind. Bin gleich wieder da. Na? Was werde ich kriegen, Kapitän? 2 bis 3 Jährchen, wenn du Glück hast. Fürs. Sie sind ein Narr. Jetzt haben Sie das Zeug. Immer noch für jeden von uns ein Vermögen. Und plötzlich werden Sie weich. Nur wegen des Mädchens. Zwecklos, Rona. Ich kenne doch diesen Capitano. Ich bin sein bester Freund und nicht mal für mich rührt er die Hand. Naja, Sie und Elsa müssen sehen, wie Sie aus der Slider-Sache rauskommen. Aber das haben Sie eben riskiert. Sowas riskiere ich nie. Nie mehr als in Gegenwert von ein paar Monaten Gefängnis. Hör auf mit deinem Gequassel, Charlie. Ich fühlte den Lauf einer Pistole in meinem Nacken. Ich warf meine Waffe weg. Da stand ich und sah den jubelnden Ausdruck in den 3 Gesichtern vor mir. Peter musste hinten herumgekommen sein, ohne dass Beukelmann ihn gesehen hatte. Ich drehte mich blitzschnell um, schlug Peter den Arm hoch und die Faust ins Gesicht, dann rannte ich los. Ich lief, ich schrie wie ein Wahnsinniger. Konstanta stand aufrecht im Boot, bereit abzulegen. Ich hörte den Motor. Ich hörte Charlie und Rona mir nachstürzen. Konstanta erwartete mich mit einer Hand am Gasgriff. Ich sprang ins Boot, kurz darauf zerriss ein Schuss die Luft und eine Kugel spritzte neben uns ins Wasser. Konstanta drehte auf volle Touren. Ich schrie, runter, duck dich! Irgendwo, in Strommitte, von schützendem Nebel umgeben, ließen wir uns treiben. Wir hatten den Motor abgestellt, sobald Ronas Boot hinter uns zu hören war. Wenn sie uns aufstöberten, gab es keine Rettung mehr. Sie ziehen Kreise um uns. Und was machen wir? Wir lassen uns weitertreiben. Die einzige Möglichkeit. Sobald wir den Motor anlassen, haben sie uns. Wenn wir weit genug abgetrieben sind, wenn wir versuchen, nach den Kremeten durchzukommen. Wenn das gelänge, hätten wir es geschafft. Hat nur keine rechte Orientierung mehr. Der Nebel wird lichter. Ja, ja. Der Wind arbeitet für Sie. Los, wir versuchen es jetzt. Rüber nach Tinchemeten. Ja, okay. Ich lasse ihn an. Oh, verdammt, bleib unten, Konstanta. Ich gebe Vollgas. Da sind sie. Da drüben. Wir haben uns gesehen. Bleib unten. Ach, das Ufer, Liebling, das Land. Ja, bei Tinchemeten. Halt dich fest. Ich lasse das Boot auflaufen. Renn mit dem Säckchen los, so wie wir Grund unter den Füßen haben und hol Hilfe. Renn, was du kannst. So, jetzt. Festhalten! Oh. So, das ist ein Pfad durchs Feld. Lauf los! Aber Rona! Den versorge ich! Lauf, lauf, lauf, lauf! Sie rannte davon und war gleich darauf vom Nebel verschluckt. Ich lief zu einem Baum und stellte mich dahinter. Rona kam herangekeucht. Er hatte seine Pistole in der Hand, aber er sah mich erst, als ich ihn ansprang, und dann war es zu spät. Ich nahm ihm seine Waffe ab und gab ihm genauso viel, wie er brauchte, um eine Zeit lang den Mund zu halten. Dann tauchte Elsa auf, sah mich, sah den zusammengeklappten Rona und machte kehrt. Weit konnte sie nicht kommen. Charlie, mein Charlie natürlich, war an Bord geblieben. Er entdeckte mich, warf das Steuer herum und entfernte sich, Volldampf voraus, mit stramm, frechem, militärischem Gruß. Ich hörte Geräusche hinter mir. Auf dem schmalen Pfad führte ein Mann einen Pferdekarren heran, dem 4 kräftige Burschen folgten, in ihrer Mitte Konstanta. Sie lief auf mich zu, schmutzig, nass und strahlend. Und ich schwöre, in dem Moment fielen mir sämtliche Steine vom Herzen. Als ich zu mir kam, erschien Ronas Gesicht vor meinen Augen. Ich hatte nicht einmal mehr die Kraft zu spucken. Na endlich, Mr. Furs. Na, wie geht's Ihnen denn? Es geht Sie doch einen Scheißdreck an. Oh nein, Mr. Furs, Sie irren. Ich will ja so viel von Ihnen erfahren. Wo ist Constanta? In besten Händen. Wird von Elsa betreut. Und Klein Charlie Ponce vom großen Peter. Sind alle vollzählig bei Ihrem Freund, Herr Beukelmann, versammelt. So. Und von Ihnen, wenn Sie jetzt soweit sind, hätte ich gern ein paar Fragen beantwortet. Das kann ich mir vorstellen. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Markierungsboje über dem Wrack. Bitte sehr. Die erspart uns natürlich viel Mühe. Ja, es war zweifellos richtig von mir, nicht zu früh einzugreifen. Das werden Sie mir zugeben. Trotzdem, ich bin immer noch zu einer Partnerschaft mit Ihnen bereit. Also, was haben Sie da unten vorgefunden? Nein, nein, nein, nein, nein, bleiben Sie nur liegen. Sie können doch nicht wieder laufen. Und außerdem würde ich schießen. Nur ins Bein natürlich. Also, was haben Sie gefunden? Ziemlich viel Sand und noch mehr Wasser. Aber woher kennen Sie Beukelmanns Namen? Oh, ich weiß noch viel mehr, was Sie überraschen würde. Mhm. Aber jetzt stelle ich die Fragen. Habe ich recht oder nicht mit meiner Vermutung, dass das Wrack dort unten liegt? Sie können ja selbst nachsehen. Oh, das werde ich auch tun. Oder zumindest Peter. Nach Mitternacht haben wir Niedrigwasser und dann können wir wieder runter. Aber es wäre sehr viel günstiger für Sie, wie Meerjungfrau Straatsma, wenn Sie mir alles sagen würden, was Sie wissen. Ihr Widerstand ist sinnlos geworden. Naja. Ach gut, okay. Ja, das Boot liegt da unten. Es liegt auf der Seite, aber die Strömung ist zu stark, um ohne Ausrüstung zu arbeiten. Mhm. Bei Stauwasser geht's vielleicht für kurze Zeit, aber sonst... Ja. Sie sehen ja, was mir passiert ist. Sind Sie bis in die Kabine vorgestoßen? Nein, ich habe nur die Luke eingetreten. Mehr war nicht. Hören Sie, Rona, Sie müssen wissen, ich habe es mir anders überlegt. Ich wollte das Zeug heben, aber dann damit zu Molinar gehen. Ja, und ich werde auch zu Molinar gehen, sobald Sie hier verschwunden sind. Das wird mir Ärger einbringen, aber Ihnen das Knick brechen. Ach, der Herr erholen sich zusehends. Aber Sie sollten so etwas nicht sagen, Mr. Furs. Da muss ich ja überlegen, wie ich Sie davon abhalte, je wieder irgendwo hinzugehen. Sie und Ihre beiden Verbündeten. Das wäre dumm. Zu teuer. Selbst für eine Viertelmillion. Wir werden ja sehen. Aber jetzt machen wir erst einmal eine kleine Landpartie. Sie sind ja wohl wieder bei Kräften. Auf, Mr. Furs. Rona ließ mich vorausgehen und stützte meinen Rücken mit seinem Revolver. Nichts zu machen. Und Hilfe von außen war auch keine zu erwarten. Molinar wusste nichts von Krabbens Blatt. Constanta Skipper würde sicher nicht gleich zur Polizei laufen und selbst wenn, wer würde sie ausgerechnet hier suchen? Nein, also in der Richtung lag keine Hoffnung. In der Halle des Hauses fand ich Elsa und Decker vor, das Ehepaar Beukelmann und Constanta und Charlie. Jan Beukelmann kam auf mich zu. Mein Herr Furs, was hat das alles zu bedeuten? All diese Menschen. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Beukelmann. Ich werde es Ihnen später erklären. Fürs Erste müssen Sie wohl leider tun, was man Ihnen sagt. Aber Sie lassen mich nicht aus dem Haus. Was soll denn aus meinen Kühen werden? Es ist Melkzeit. Sie müssen gemolken werden. Sie müssen. Moment mal. Rona, können Sie ihn denn nicht die Kühe melken lassen? Er hat eine wertvolle Herde. Damit er uns davonläuft. Ach, doch nicht dumm. Die Kühe weiden ganz nah beim Haus. Decker könnte sie doch hereintreiben und dann bewachen sie Beukelmann eben im Stall. Sie besetzen hier sein Haus, ruinieren sie ihm doch nicht noch seine Kühe. Also schön, soll er sie melken, wenn er es nicht lassen kann. Kommen Sie mit, Beukelmann. Aber alle anderen bleiben im Haus, und zwar bis morgen früh. Und ich möchte geraten haben, sich keine Dummheiten einfallen zu lassen. Danke vielmals, mein Herr Forst. Tja, Capitano, das hat man nur davon, wenn man tugendhaft sein will, was? Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Na, wir sind doch hier ganz schön verkauft. Türen verriegelt, Fenster vergittert, die Telefonleitung rausgerissen, wie ich sehe. Und sollte einer auf die Idee kommen, aus dem ersten Stock zu springen, ich kann nur warnen. Anselm Decker ist ein guter Schütze. Drohne nebenbei Dito. Ja. Elsa vielleicht weniger und Peter auch, aber das hilft uns nicht viel. Ja, ja, sie sind zu viel. Zwei werden nachts immer umschichtig Wache halten. Na, wir kommen wenigstens zu mehr Schlaf. Ich hatte Rona zu schnell abgeschrieben. Nein, nein. Molina hat uns das Konzept verdorben. Oh, ich rieche Küchenduft. Muss doch mal Mutter Böckelmann Bescheid sagen, dass ich allmählich hungrig bin. Ich danke Ihnen, Mutter Beugelmann. Ich war richtig hungrig, aber jetzt fehlt mir nichts mehr. Mutters Küche ist immer gut. Sie macht die beste Suppe in ganz Holland. Aber jetzt, mein Herr Förster, ja, Sie wollten mir erklären, was das alles bedeuten soll. Sure. Meine Frau und ich sind nicht gern Gefangene im eigenen Haus. Ich verstehe. Ja, Herr Beugelmann. Aber darf ich erst noch eine Frage an Sie richten? Bitte. Haben Sie je etwas von einem deutschen Oberleutnant zur See Walter Maserling gehört? Ja, mein Herr. War er im Krieg, hier bei Ihnen im Haus? Ja, mein Herr. 3 Tage lang, mit einer bösen Schusswunde im Arm. Ja. Er hatte hohes Fieber, er fantasierte sogar. Und dann war er plötzlich wieder verschwunden. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, wir nahmen jeden auf, der Hilfe brauchte. Menschen in Not haben keine Nationalität. Dagegen gibt es auch nichts zu sagen, Herr Beuglemann. Nein, nein, ich habe Maserling nur erwähnt, weil der Name dazugehört, wenn ich erklären soll, wie es zu dieser unerfreulichen Situation gekommen ist, für die wir leider verantwortlich sind. Solange ich nur mein Vieh versorgen kann, wenigstens das. Wir sind sehr böse, Mutter und ich, auch wenn wir es nicht zeigen. Nicht mit Ihnen, mit den Leuten da draußen. Aber was hat das Ganze mit diesem deutschen Offizier zu tun? Na ja, Moment. Wussten Sie damals, dass Maserling ein Boot kommandiert hatte, das von Partisanen versenkt worden war? Vor der Insel, im Haringfleet? Ja. Nun, es hat sich später herausgestellt, dass sich an Bord dieses Bootes ungeschliffene Diamanten im Wert von 250.000 Pfund befanden. Die Beute eines Überfalls auf die Nieuwe Hollandse Bank, den Maserling geleitet hatte. Davon wussten die Partisanen natürlich nichts. Für sie war es irgendein deutsches Boot, das sie beschossen. Jedenfalls, das Boot versank mitsamt den Steinen und Maserling, der einzige Überlebende der Deutschen, er ist später in englischer Kriegsgefangenschaft gestorben, benutzte ihr Haus, das Haus der 7 Fliegen, als Orientierungspunkt für eine Lageskizze des Wracks. Kannst du verstehen? Ja, ja, Männer. Gut, gut. Fräulein Stratzmar, Herr Pons und ich wollten das geraubte Bankgut heben, aber leider erfuhren die Herrschaften da draußen von unseren Absichten und versuchen nun, die Steine an sich zu bringen. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Die werden vor nichts zurückschrecken, um ihr Ziel zu erreichen. Aber das wirklich Schwierige ist, dass Rona sein Ziel nicht erreichen und dann erst recht gefährlich werden wird. Die Steine sind nämlich nicht mehr in dem gesunkenen Boot. Was sagst du da? Sind nicht mehr im Boot? Ja. Ach so. Das ist es. Deswegen kein Sprung auf Decker, deswegen kein Versuch, hier herauszukommen. Jetzt verstehe ich. Ja, ich habe es zunächst gar nicht begriffen. Bei meinem letzten Tauchversuch war ich schon halbwegs in der Kajüte. Ich habe die Kassette gesehen, aber ich musste hinauf, ehe mir die Luft ausging. Ich habe sogar 2 Kassetten gesehen, aber das schob ich auf meine Erschöpfung. Ich dachte, ich hätte doppelt gesehen. Erst langsam dämmerte es mir, dass es eine gewesen war, eine Kassette mit zurückgeschlagenem Deckel. Leer. Ja, aber warum sagen Sie uns das erst jetzt? Ich war zu benommen, um es mir klar zu machen. Aber jetzt weiß ich es. Irgendjemand ist uns zuvor gekommen. Aber wer? Das weiß der Himmel. Aber wenn Rona das erst entdeckt, denkt er unweigerlich, dass wir ihn an der Nase herumgeführt haben. Ja. Und dann kommt der wirklich unangenehme Moment. Naja, Capitano. Mhm. Aber auch mit der Pistole in der Hand kann er uns höchstens ein bisschen Blut abzapfen, aber nicht die Steine. Das möchte ich auch wissen, wer sich die Dinger geschnappt hat. Das Boot liegt da seit 10 Jahren auf Grund. Und die Steine kann weiß Gott wer an sich genommen haben. Vielleicht sind sie schon lange nicht mehr da. So. Steck mir jetzt eine Zigarre an. Ich hoffe, es stört Sie nicht. Aber ich bitte Sie. Ich gebe Ihnen Feuer. Danke. Ja, die beste ist immer die nach dem Abendessen. So, und jetzt lassen Sie mich etwas sagen. Die Steine sind nicht mehr da. Seit dem Tag, an dem Oberleutnant Maserling dieses Haus betreten hat. Ich habe sie genommen. Sie? Ja, ich. Ich habe sie gestohlen.